Leute, wir drehen hier ein Charakterdrama. Ich will keine Verfolgungsjagd. Ich will keine Motorrad-Action. Ich will keine Mafia und kein fucking Geldkoffer, der irgendwo geklaut wurde. Bitte lasst uns ein Charakterdrama machen. Das ist nicht erfunden, was Plotter sagt. Das ist das, was zwischendurch mal im Drehbuch war. Geht noch schnell seine Notizen durch. Ja, jetzt habe ich es. Pass auf, jetzt den Zettel noch hier hinlegen und jetzt liegt alles bereit und wir können sowas von loslegen. Hallo, herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Episode vom Muss-man-sehen-Podcast. Hallo, Johannes. Wo wir nur mit Whiteboards arbeiten, angeklebten Zetteln und Stricken dazwischen. Wie sind die Verhältnisse zwischen den Figuren und wie ist die Story? Ja, wie das hyperintelligente Menschen machen, die komplette Inselbegabungen haben. Ihr müsstet mal sehen, das sieht bei uns aus wie das Labor von einem wahnsinnigen Wissenschaftler, nur halt mit ganz vielen Filmstills und Drehbuchentwürfen und es ist der reine Wahnsinn. Du hast zu viele Krimis und zu viel Beautiful Mind geguckt. Ja. Okay, wir machen heute nicht Beautiful Mind, sondern wir gucken heute zusammen, oder wir haben ihn schon geguckt und ihr hoffentlich auch, wir reden heute zusammen über Rain Man aus dem Jahre 1988. Von Barry Levinson in der Hauptrolle, Dustin Hoffman und Tom Cruise. Ja. Ein großer Erfolg damals, sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik und ein Film, der mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Oh ja. Und ein Film, der nicht erst in jüngster Zeit, aber so einfach in den letzten 20 Jahren immer mal wieder auch kritisiert wurde für das eindimensionale Bild, was er zeichnet, von Menschen, die dem Autismus-Spektrum angehören. Ja, und damit wir da reinkommen, weil ihr den ja nicht gerade erst gestern gesehen habt, den Film, werde ich euch nochmal kurz erzählen, worum es geht und euch ein bisschen einführen ins Thema. Wir kommen wieder zu einer Episode Johannes zerstört seine eigene Kindheit. Ich habe Rain Man sehr geliebt, als ich ihn als junger Mensch sah und er hat dazu geführt, dass ich mich intensiv mit dem Thema Autismus, aber eben vor allem mit dem Thema Savant auseinandergesetzt habe, ohne zu hinterfragen, ob das vielleicht unterschiedliche Themen sein könnten. Aber worum geht es eigentlich? Charlie will verzweifelt den Kapitalismus gewinnen, um seinem Leben eine Berechtigung zu verschaffen, denn in Zwischenmenschlichkeit findet er diese nicht. Der Materialismus der 80er hat ihn voll im Griff und als sein Vater stirbt und ihm nur ein Auto und einen Rosenbusch hinterlässt, statt den erwarteten 3 Millionen, tickt er aus. Wo gehen die verdammten 3 Millionen hin? Er findet die Antwort in einem Wohnheim für Menschen mit geistigen Behinderungen. Oder zumindest der 1988-Variante davon. Dort trifft er auf Raymond, der sich als sein Bruder herausstellt, den der Vater vor ihm geheim gehalten hatte. Raymond sei Autist, wird ihm erzählt, aber Charlie kann mit dieser Beschreibung nichts anfangen. Er entführt Raymond, um seinen Teil des Erbes zu erpressen und muss feststellen, dass sein Bruder nicht das leise und pflegeleichte Entführungsopfer ist, sondern einige besondere Anforderungen an seine Umwelt hat, die Charlie zur Verzweiflung bringen. Mit der Zeit findet eine Annäherung statt und Charlie, der am Anfang nur das Geld wollte, will seinen Bruder kennenlernen und ihm mehr bieten, als er dem Heim zutraut. Das angestrebte Sorgerecht bekommt er nicht, aber dafür ein Leben, das über sein eigenes Ego hinausgeht. Der Film wird oft hart kritisiert für seine Darstellung eines Menschen auf dem Autismus-Spektrum und ich hatte echt Angst, ihn wiederzusehen und ganz schlimm zu finden. Hattest du diese Angst auch, Plor? Und wenn ja, wurde sie bestätigt? Definitiv ja, ich hatte diese Angst, weil ebenso wie du war ich ein großer Fan von diesem Film, als seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, in sehr jungen Jahren, als junger Teenager wahrscheinlich, vielleicht auch schon als Kind, ein Film, der mich total emotional bewegt hat, den ich auch mehrmals gesehen habe. Ich hatte tatsächlich noch fast alle Punkte der Handlung im Kopf. Also es gab nichts Überraschendes, was die Handlung betrifft. Das ging mir anders. Und ja, ich hatte diese Angst, definitiv. Ich hatte diese Sorge. Nein, sie wurde nicht bestätigt. Um es kurz zu machen, nein. Und ich habe sehr viel drüber nachgedacht, woran das liegt. Ja. Und warum man sehr viel kritisieren kann, was Klischees über Autismus betrifft. Mhm. Aber warum dieser Film wahrscheinlich einfach die falsche Entität ist, um deswegen angegriffen zu werden. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund ist die grundsätzliche Frage, was ist Generalisierung in der Kunst? Ja. Und wann passiert Generalisierung? Ja, ja. Wann passiert sie im Kunstwerk? Ja. Und wann passiert sie in der Rezeption des Kunstwerks, in der Wahrnehmung? Das klingt jetzt alles so geschwollen. Philosophisch, so will ich das gar nicht sagen. Ich glaube, an der Generalisierung ist das Publikum deutlich mehr schuld als der Film. Okay. Und dieser Film stellt eine Person dar, die Autist ist und Savant. Mhm. Und diese Menschen existieren. Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wenige Menschen. Ja, allerdings. Und kaum ein Autist ist Savant. Ja. Es gibt kaum Savants und deswegen gibt es auch, aber sehr viele Savants sind auch gleichzeitig Autisten. 50%. Ja, wobei man sagen muss, dass es ja andersrum bei Autisten Zahlen gibt, von dass 10% der Autisten auch Savant-ähnliche Fähigkeiten haben, was darauf hindeutet, dass auch das ein Spektrum ist. Ne? Definitiv. Also das ist ja was, wo die Psychiatrie und die Psychologie in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte gemacht hat. Ja. Bei der Einordnung und Kategorisierung von Krankheiten. Und ja. Wir werden im Laufe unseres Gesprächs auf jeden Fall auf die verschiedenen Kategorien noch zu sprechen kommen und wie sich ICD-10 und ICD-11 und so weiter unterscheiden und was da gerade passiert und was da immer noch passiert. Und die Wissenschaft ist gerade an dem Punkt, wo sie auch sagt, ganz viele Sachen, die das Asperger-Autismus-Spektrum betreffen, wir haben keine Ahnung. wir forschen noch, wir versuchen es herauszufinden, wir gucken uns Gehirne an und versuchen irgendwie Muster zu erkennen, aber es gibt noch sehr viele offene Fragen und das ist besser, als es in den 80ern war. Wo man dachte, wir haben verstanden, wie Autismus funktioniert. Yeah. Aber ganz grundsätzlich, es gibt Menschen, die diese Form von Autismus und diese Form von Savant haben, wie der Raymond, der hier dargestellt wird. Und das ist die Person, die dargestellt wird. Yeah. Und daran ist erstmal nichts falsch, weil es wird eine Person gezeigt mit einem sehr spezifischen Krankheitsbild. Da wird das Wort Autismus wahrscheinlich zu oft benutzt als das Wort Savant. Ja. Weil das Wort Savant ist eigentlich das Wesentliche. Das Wesentliche. Für die Diagnostik. Genau. Aber ansonsten ist es halt einfach eine Person, die dargestellt wird. Und ich hab viel mich mit Autismus jetzt nochmal auseinandergesetzt. Ja, genau. Und ein sehr beliebter Spruch, den man immer wieder hört, ist ja, kennst du einen Autisten? Dann kennst du genau einen Autisten. Und dieser Film zeigt einen Autisten. Und ich finde, es findet in dieser Darstellung dieses einen Autisten, vor allem diesen einen Savants, findet keine große Generalisierung statt. Naja, die Generalisierung findet im Kopf des Zuschauers statt. Das ist es. Weil aber auch, muss man dazu sagen, der Film sich jetzt nicht viel Mühe gibt, oft zu sagen, naja, das ist jetzt ein Mensch und es gibt andere mit anderen Ausprägungen. Dann gibt es natürlich diese eine wesentliche Frage, wie didaktisch muss dann ein Film sein und wie sehr macht es ihn als Kunstwerk kaputt? Ja. Und das zweite ist, was man dem Film, glaube ich, hoch anrechnen kann, Ende der 80er wusste kein Mensch, was Autismus ist. Das ist es nämlich eigentlich. Was ich die ganze Zeit denke ist, ja, okay, was man heute so weiß und so und dann denkt man sich, aber du kannst den Leuten nicht vorwerfen, nicht genug recherchiert zu haben. Weil die haben sich Mühe gegeben. Bloß der Stand der Dinge war halt so, wie er war. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Angefangen vom Drehbuchautoren Barry Morrow, der sich intensiv mit Menschen auseinandergesetzt hat, die Autisten oder Savants sind. Das ist auch nicht seine erste Verfilmung von einer solchen Krankheit. Ja, er hatte einen Fernsehfilm gemacht vorher über etwas, was er selbst erlebt hat. Er hat nämlich einen Bekannten, der Bill Sector, der eine geistige Behinderung hat, eine relativ leichte, wenn man der Recherche folgen will, wobei auch das als Spektrum mit leicht oder nicht leicht vielleicht auch eine schlechte Umschreibung ist, aber es war ein guter Freund von ihm. Von unserem Drehbuchautoren. Ja. Und er hat ihm geholfen, aus einer Einrichtung wieder rauszukommen und ein eigenständiges Leben zu führen. Und das hat er verarbeitet in dem Film, in dem Fernsehfilm Bill. Der, wo Mickey Rooney, ausgerechnet Mickey Rooney, den Bill spielt. Ja. Und dann, genau, das heißt, er hat sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt. Ja. Ja. Und er hatte auch in der Umsetzung von Raymond, von unserem Protagonisten in Rainman, hatte er einen realen Menschen im Kopf, und zwar Kim Peek, der einer der berühmtesten Savants überhaupt sein dürfte. Ich kenne Kim Peek. Natürlich, ich kenne Kim Peek auch, aber eben gerade wegen des Films, oder? Also, Wahrscheinlich genau deswegen der berühmteste Savant überhaupt. Ich hätte ihn nicht mehr zusammengebracht. Also ich habe gelesen, Kim Peek kenne ich doch und habe dann nochmal kurz gegoogelt und gedacht, okay, der. Ja. Für mich ist er nicht bekannt wegen des Films. Oh, okay. Also rein faktisch war es so, dass er tatsächlich vor dem Film sehr, sehr introvertierter Mensch, wir können ja auf Kim Peek einfach mal eingehen, wenn wir den schon erwähnen. Also Kim Peek ist eine der großen Vorlagen für die Rolle des Raymond. Und Kim Peek war auch wegen seiner Condition, die er hat, einfach sehr introvertiert und zurückgezogen. Und man war davon ausgegangen, dass sich das auch nicht ändern kann oder sowas. Ja. Und dann kam aber dieser Film. Und ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist dieser Film singulär dafür verantwortlich, dass er immer mehr in Gespräche verwickelt wurde, immer mehr in Situationen gebracht wurde, die er vorher sich nicht, denen er sich nicht ausgesetzt hat vorher, und dadurch viel mehr Selbstbewusstsein und sehr viel mehr Kontakt, sozialen Kontakt zu anderen hatte. Er ist ja inzwischen gestorben. Ja. 2009 ist er gestorben, also mittlerweile auch schon vor 15 Jahren. Ja. Und er war vor allem berühmt dafür, dass er eine unglaubliche Memorisierungsfähigkeit hatte. Ja, ja. Und das ist das, was Savants oft haben, ein nahezu fotografisches Gedächtnis. Mhm. Die Fähigkeit einfach, sich Sachen zu merken. Bei ihm waren es vor allem Bücher, ne? Er hat Bücher auswendig gekannt. Er hat riesige Stapel an Büchern. Du konntest ein Buch nehmen, konntest eine Seite aufschlagen. Er konnte dir sagen, was auf dieser Seite steht. Das waren ungefähr 12.000 Bücher, hat man mal geschätzt, die er im Kopf gehabt haben muss. Und er muss die mit einem Auge auf der einen Seite und mit dem anderen Auge auf der anderen Seite gelesen haben. Das ist total krass. Also richtig crazy gescannt und memoriert. Und damit schlagen wir den Bogen zur Eröffnung dieses Podcasts, wo ich verzweifelt in meinen Unterlagen schaue, um den einen Satz zu finden, den ich vor 24 Stunden aufgeschrieben habe, persönlich. Und den man einfach nicht mehr weiß. Ja, also er hat schon wirklich krasse Sachen. Also er ist auch rumgelaufen und hat sich Jahreszahlen, Geburtsjahreszahlen sagen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, das war ein Freitag, Wetter war schön, das und das ist an dem Tag noch passiert. Ja. Und das ist das, was Savants, keine Sorge, wir kommen auch gleich noch zum Thema Autismus und Spektrum. Und zum Film. Was Savants gemeinsam haben, Savant im Deutschen heißt es Inselbegabung. Mhm. Und es geht um Menschen, die meistens in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, sehr stark beeinträchtigt sind, bis hin zu einer geistigen Behinderung. Ja. Aber in sehr spezifischen Nischen besondere Begabungen haben, die oft mit dem fotografischen Gedächtnis zusammenhängen und die oft auch mit einer extremen Leidenschaft für dieses Gebiet zusammenhängen. Ja. Weder das DSM noch das ICD klassifizieren das Savant-Syndrom. Das hat mich voll überrascht, weil das ist ja was, auf das man, auch wenn es sehr selten ist, man stößt darauf sowohl in der Psychologie, wenn man sich damit auseinandersetzt, als auch in der Populärkultur, weil es natürlich ein beliebtes Thema ist, weil das natürlich faszinierend ist. Und es gibt Menschen, es gibt zum Beispiel einen, der fliegt mit dem Helikopter über Städte und macht dann danach Zeichnungen von den Stadtpanoramen aus dem Kopf heraus, wo er bis ins Detail wirklich alles exakt getroffen hat, die Fenster, so die Fassaden, die Details. Aber es ist lustig, dass du dieses Beispiel rauskramst, weil das ist das berühmte Beispiel, was sie in der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, nämlich als Teenager, auch rausgeholt haben. Ja. Und das ist das Wissen von damals so ein kleines bisschen, was hier kommt, weil Savants irgendwann aus der Mode geraten sind und die ganzen Berichte über Savants nicht mehr so massiv viel über die Leute hinweggeschwemmt wurden. Ja, das Ding ist halt auch, Savants sind wirklich, wirklich, wirklich selten. Einer von 1000 beeinträchtigten Menschen, einer von 1000 geistig behinderten Menschen oder mit einem niedrigen IQ wird als Savant geschätzt. Also da kann man sich schon ungefähr ausrechnen, wie selten das vorkommt. Ja. Und offensichtlich ist es so, dass viele Savants sind auch gleichzeitig Autisten. Zumindest haben viele Savants auch Autisten diagnostiziert, nämlich wirklich so 50%. Ja. Und das ist ganz wichtig dann zu betonen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Ne? Also die wenigsten Autisten haben das Savant-Syndrom. Ja. Einfach weil es so selten vorkommt. Ja. Und vielleicht noch auch ganz spannend, und dazu kommen wir auch, wenn wir zum Autismus-Spektrum kommen und zur Diagnostik im Autismus, 85% der Savants sind Männer. Mhm. Und das kann durchaus biologische Gründe haben. Das kann aber auch das vor allem diagnostische Gründe haben. Und das ist bei Autismus genauso. Ne? Und bei Hochbegabung auch so. Ja. Das ist eine Diagnose, die grundsätzlich bei Männern gestellt wird und es wird schon länger und das ist auch ein Hoch auf die Genderwissenschaft. Ja. Es wird schon länger darauf hingewiesen, dass es bei dieser Diagnostik, dass einfach zu sehr auf Männer geachtet wird und auf Verhaltensweisen von Männern. Mhm. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch, dass bei Frauen der Anpassungsdruck deutlich höher ist als deutlich bei Männern, wodurch das eher versteckt werden kann. Und genau, unsere Medizin und Psychologie ist einfach noch krass auf Männer ausgerichtet. Ich nehme dir irgendein Thema, das muss ja nicht mal aus der Psychologie oder Psychiatrie sein, es kann ja auch was sein wie Herzinfarkt. Ja, genau das gleiche Problem. Jeder kann die Symptome von Herzinfarkt aufzählen, zählt drei Symptome auf. Problem ist, er zählt die drei Symptome auf, die Männer haben. Ja, genau. Und dann hat eine Frau neben dir in der S-Bahn einen Herzinfarkt und du registrierst es nicht, weil du einfach weißt, A muss taub sein, da müssen Schmerzen sein, da muss es stechen. Ja. Großes Problem und sehr, sehr offenes Buch, was hoffentlich irgendwann mal gefüllt werden wird. Ja. 1887, John Langston Down hat den Begriff Savant geprägt, leider mit einer sehr, sehr hässlichen Vorsilbe. Ein Idiot Savant, mhm, hat man lange gesagt. Ja. Was sich Gott sei Dank so ein bisschen aufgebrochen hat. Ja, genau. Und ja, ich finde tatsächlich Inselbegabung ist ein guter Begriff, ne? Ja, der trifft es ziemlich gut, weil du hast so eine Nische, mhm, und in der hast du ausgezeichnete Ergebnisse, mhm, und oft verbunden mit einer krassen Beeinträchtigung, die halt auch auf dem Spektrum stattfindet, die sehr weit gehen kann. Wobei diese Beschreibung auch auf viele Autisten sich ausweiten lässt, wobei es natürlich in der Intensität ein Unterschied ist, weil Inselbegabung oder ein Interesse, was ja viele Autisten auch haben, an einer ganz bestimmten Sache und sich dort sehr viel mit beschäftigen, bedeutet nicht, dass du eine besonders hohe Begabung für dieses Interessensgebiet hast, sondern nur einfach das, was es sagt. Du hast ein Interesse für ein bestimmtes Gebiet und kennst dich da besonders gut aus, weil du dich damit viel beschäftigst. Ich hatte persönlich Freundschaft wäre viel zu viel gesagt, mit zwei Autisten, also diagnostizierte Autisten, die, glaube ich, auch Savants waren, aber so gut weiß ich es dann nicht. Und zwar habe ich in den 2000ern, das ist schon lange her, in Potsdam Philosophie studiert. Und da gab es Konstantin und Cornelius Keulen. Ja. Die haben mit mir zusammen Philosophie studiert, die waren auch mit mir zusammen in Vorlesungen und in Seminaren. Und die hatten eine sehr starke Form von besonderer Kommunikation. Mhm, okay. Also sie waren Autismus diagnostiziert. Sie haben auf eine Art kommuniziert, die mir unglaublich schwer gefallen ist, damit umzugehen. Sie haben fast gar nicht geredet. Ja. Und der eine von beiden war eher albern und kindisch. Wir hatten ein sehr einseitiges Verhältnis. Er hat mir immer meine Mütze weggenommen und ist dann damit rumgelaufen, lachend. Und ich habe sie versucht wiederzukriegen. Oh nein. Das war etwas anstrengend. Das ist ja wie in der Schule. Während der andere sehr introvertiert war. Sie haben immer Studenten über den Campus gezogen und ihnen zum Dach was gezeigt, weil da irgendwann mal ein Ball von ihnen drauf gelandet ist. Oh, okay. Und das ist irgendwann ganz am Anfang des Semesters passiert und das war ihre Art zu kommunizieren. Okay. Und sie saßen in den Vorlesungen und schienen nichts zu tun. Sie waren komplett verschlossen. Der eine hat manchmal auch ein bisschen Quatsch gemacht und so. Manchmal haben sie witzige Sachen gemacht, die tatsächlich auch zum Thema gepasst haben. Okay. Ich weiß noch, es gab diesen einen Moment, wo ein Dozent von uns was erzählt hat von, es ging um das Thema Wahrnehmung im Generellen und wie Wahrnehmung, wie das Aufhören von Wahrnehmung, das Aufhören der eigenen Existenz ist. Und der eine hat die ganze Zeit da gesessen und sich die Ohren zugehalten und dabei gelacht. Die haben herausragende Arbeiten geschrieben. Ja. Und Referate, die sie dann nicht selbst verlesen haben, sondern die verlesen wurden. Die haben vom ersten Semester an mit einem unserer Professoren aus der Logik ganz viel kommuniziert über Mail. Und die haben über assistiertes Schreiben geschrieben. Sprich, ihre Mutter oder eine Betreuerin mussten daneben sitzen und ihren Arm halten und dann konnten sie schreiben. Zuerst handschriftlich und dann sind sie aber auch immer besser mit dem Computer geworden und offensichtlich konnten sie später dann auch alleine schreiben. Und die Person musste nur noch nebendran sitzen. Und die haben auch ihren Abschluss gemacht und haben promoviert, haben mehrere wissenschaftliche Arbeiten, verfassen immer noch mehrere wissenschaftliche Arbeiten, haben nebenbei auch gedichtet, also ein Gedichtsband von ihnen habe ich auch zu Hause liegen. Ah, okay. Sehr spannende Personen und ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, wie es ihnen geht. Ich weiß, dass sie immer noch an der Uni Potsdam arbeiten. Ah, okay. Als Doktoren mittlerweile. Schön. Genau, das ist so viel zu meiner persönlichen Geschichte mit Savants. Naja, die Sache ist die, man hat dadurch, dass es in der Gesellschaft doch ein bisschen weiter verbreitet ist als jetzt Savants, vielleicht immer mal mit so Asperger-diagnostizierten Leuten zu tun, die auf dem Spektrum dann eher so sind, dass sich die breite Bevölkerung ganz gut verständigen kann. Ja. Also das ist ja oft dann eher so, dass man nach 30 Jahren oder sowas mal eine Frage gestellt bekommt und dann darüber nachdenkt, habe ich vielleicht Asperger? Also das ist sozusagen so unauffällig dann teilweise, dass man denkt, naja, ist vielleicht ein bisschen ein verschrobener Mensch oder vielleicht hat bestimmte Verhaltensweisen, die ich sonst von anderen nicht so sehr kenne, aber es ist man kommt nicht unbedingt darauf, dass das vielleicht eine andere Diagnose gibt. Autismus und Asperger, eine Diagnose, die enorm zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten, die viel häufiger diagnostiziert wird als früher und gerade auch bei Erwachsenen viel häufiger diagnostiziert wird. Ja. Und wie du schon sagst, oft auch mit dem Ergebnis, dass Leute sagen, Gott sei Dank, jetzt habe ich die Diagnose, jetzt weiß ich, wo meine Probleme liegen und jetzt kann ich daran arbeiten. Ja. Ich habe ein Interview gehört mit einem Psychologen, der meinte, es gibt unglaublich viele, die wir nicht diagnostizieren. Es gibt sehr viele Leute, Leute, die dann erbost sind, dass wir das nicht bei ihnen diagnostizieren, weil sie gehofft haben, dass es einfach eine Kategorie gibt, der sie sich zuordnen können, womit sie ihre Probleme erklären können und auch leichter an ihren Problemen arbeiten können. Und na klar, wenn du, also das, ich glaube, das betrifft auch andere Sachen. Ich weiß das von Menschen einfach, wenn bei ihnen was diagnostiziert wurde, von mehreren, dass egal ob das jetzt Autismus war, ob das Asperger war, ob das Depression war oder sonst irgendwas, dass das erstmal so, dass da fällt ein Stein vom Herzen, weil du sagst, okay, geil, jetzt habe ich so eine Kategorie, jetzt kann ich damit arbeiten, jetzt gibt es irgendwie, es gibt offensichtlich Werkzeuge, die da helfen, besser klarzukommen. Ja. Ja. Und dadurch, dass das jetzt, aber das immer häufiger auch gesagt wird, okay, es ist ein krasses Spektrum, das sehr weit geht, macht es natürlich nicht leichter, diese Diagnostik scharf zu treffen und vor allem diese Abgrenzung zu treffen zwischen Normies und Autisten oder Asperger-Autisten. Ja. Übrigens, nur um das Spektrum mal zu visualisieren, man sollte sich das vielleicht, und das ist die modernere Variante dieses Spektrums, nicht so vorstellen wie so ein Band von ganz weit weg bis zu uns ran, sodass man so sagt, okay, Asperger, mit denen kann man sich unterhalten, das funktioniert. Und je weiter weg es ist, umso weniger kann man sich unterhalten und desto verhaltensauffälliger und schwieriger werden die Menschen. So funktioniert das nicht. Versucht es euch eher wie so ein riesiges Farb-Color-Wheel-Ding. Also, dass man ganz viele Farben, also alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt, in einem runden Kreis hat und dann muss man halt irgendwie gucken, wo ist denn meine Farbe? Ja, tatsächlich was, womit wahrscheinlich viele Autisten auch ihre Probleme hätten. Ja. Weil, also es gibt so ein paar Kategorien, auf die geschaut wird, gerade bei Kindern, wenn so frühkindlicher Autismus festgestellt wird. Ja. Und grundsätzlich sind so die Verhaltensweisen, an denen man sehen kann, ist der soziale Umgang, dass der eigentlich schwierig ist. Ja. Offensichtlich wird, was ich von einem Mediziner gehört habe, war, es gibt diesen Blickkontakt beim Saugen, wenn gestillt wird, beim Stillen von zwischen Baby und Mutter, der entsteht irgendwann. Okay. Und man kann schon sehr früh ahnen, dass es was auf dem Spektrum sein könnte, wenn dieser Blickkontakt nicht stattfindet. Ah, okay. Auch der Blickkontakt, der Aufmerksamkeit lenkt, wenn du dich neben ein sehr kleines Kind setzt, selbst wenn das noch nicht reden kann, und du schaust zu irgendwas, dann lenkst du irgendwann die Aufmerksamkeit dieses Kindes auf dieses Objekt. Okay. Und machst es neugierig darauf. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist das zum Beispiel was für eine Form, irgendeine Form von Autismusstörung sprechen könnte. Ja. Das zweite ist die Kommunikation, dass die Kommunikation schwerfällt, dass es schwerfällt, kommunikative Formen zu erkennen und umzusetzen. Ja. Und das dritte ist, dass es so Verhaltensweisen gibt, die man als Stereotyp bezeichnen könnte, als redundant, als repetitiv, die immer wieder vorkommen. Hm. Das sind so Sachen, die es zu erkennen. Aber wie gesagt, das ist ein großes Spektrum und das es gibt halt noch sehr viel anderes. Und würdest du so pointiert sagen können, und das ist ungefähr die Definition für Autismus, das ist das, wo man sagen kann, das ist es? Nein, natürlich nicht. Wie wir gesagt haben, ne, kennst du einen Autisten, kennst du genau einen Autisten und kannst eigentlich nicht ableiten auf andere. Vor allem, weil dann die Gefahr besteht, dass man sagt, naja, du kannst auch Leuten in die Augen schauen, also bist du kein Autist. Mhm. Ja, das funktioniert so nicht. Das ist nicht das Ding. Und das kann auch mehrere Ursachen haben. Das eine kann bedeuten, dass du besonders anpassungsfähig bist und dir antrainiert hast, Leuten in die Augen zu schauen. Und das andere kann sein, dass es bei dir einfach nicht vorkommt. Ja. Und du kannst trotzdem Autist sein. Ja. Das funktioniert so nicht. Das Ding ist halt auch bei Autismus, viele Menschen entwickeln, wenn sie bestimmte Schwächen haben und merken, dass diese Schwächen in der Gesellschaft nicht so akzeptiert sind, nicht so ankommen, Strategien, um diese Schwächen zu verarbeiten. Und das betrifft nicht nur Autismus generell, sondern das betrifft alle Arten von Schwächen. Ich weiß das von mir. Ich bin Grobmotoriker. Hm. Mir fällt es unglaublich schwer, Bewegungsabläufe zu memorisieren und nachzuahmen. Okay. Und ich habe mir einfach Strategien angewöhnt, wie ich damit umgehe. Und viele Autisten haben sich auch Strategien angewöhnt. Die schauen sich Gesichtszüge von Menschen an und ahmen die nach. Die versuchen das, was angebracht ist, was als sozial normal gesehen wird, irgendwie umzusetzen. Die legen sich Sachen zurecht für einen Smalltalk. Weil sie wissen, das wird erwartet. Man fragt nach dem Wetter, sagt die 2-3 Sätze, die habe ich jetzt im Kopf. Genau. Und die bringe ich jetzt rein, weil ich weiß, dass das ist, was mich mehr zur Gesellschaft zugehörig macht. Ja, genau. Und dadurch wird das Dunkelfeld von nicht diagnostizierten Autisten, Asperger-Autisten oder wie auch immer man es nennen will, sehr, sehr, sehr hoch sein. Deswegen auch diese vielen Diagnosen im Erwachsenenalter. Ja, und auch überhaupt zunehmende Diagnosen, weil einfach die Möglichkeiten zu diagnostizieren viel besser geworden sind und man mehr Verständnis dafür bekommt, wie das funktioniert und so. Ja, und was du gesagt hast, Podcast, ne, ich habe einen schönen Podcast darüber gehört, wie man Mädchen mit Autismus diagnostiziert und dass das ganz anders ist und dass das viel schwieriger ist, weil Mädchen eben sehr, sehr, sehr viel früher schon anfangen, sich so stark anzupassen ja. und die gleichen Interessen haben wie andere Mädchen. Ponys, also ein Beispiel war Ponys. Ich will einen Pony haben, so, also Pferde, ne? Und dann muss man sich schon sehr genau mit dem Kind auseinandersetzen, um rauszufinden, ob das was Autistisches ist oder was alle anderen Mädchen auch haben. Mhm. Und dann haben vielleicht Mädchen, die eher autistisches Interesse haben, die wissen dann sehr, sehr viele Fakten über diese Ponys und was die wann wo essen und wann was, weißt du, so Zeug, was sich andere vielleicht nicht merken würden. Ja. Aber da hinzukommen, das rauszufinden, ist bei Mädchen einfach wahnsinnig schwer. Ja. Das wirklich Traurige ist, Grunja Sukhareva, sowjetische Psychiaterin, die im Osten quasi für die Prägung des Begriffes Autismus verantwortlich ist, lange bevor Asperger oder Kanner das nochmal aufgegriffen haben, die hat das schon gemacht. Ja. Die hat gesagt, und wir müssen uns nochmal genau die Mädchen anschauen, da gibt es noch extreme Lücken, weil wir einfach Menschen falsch diagnostizieren. Ja. Es wurde komplett vergessen. Die Geschichte des Autismus im 20. Jahrhundert und der Autismusforschung ist eine sehr männlich dominierte. Absolut, absolut. Ja, und wir haben hier im Film ja auch einen männlichen Natürlich Autisten. Haben wir einen Mann. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, wollen wir schon auf die Entstehung so ein bisschen des Films rübergehen? Jetzt haben wir Dustin Hoffman, ne, der auch seine Inspiration hatte. Genau, weil eigentlich in dem Drehbuch gar nicht so richtig klar war, dass das ein Autist sein soll, sondern es war halt erstmal eine Person mit Lernschwierigkeiten und so. Auch eben einfach nach den Erfahrungen, die unser Drehbuchautor hatte, ne? Mit der Geschichte vorher, was wir erwähnt hatten, dass er da diese TV-Sache geschrieben hatte. Und Dustin Hoffman hatte kurz vorher einen Dokumentarfilm gesehen. Ja. Einfach jemand auf dem Autismus-Spektrum. Und war so fasziniert und begeistert, dass er gesagt hat, nee, lass uns da mal richtig reingehen. Also wenn schon, denn schon. Und es gibt ein etwas schwieriges Zitat von Dustin Hoffman, was er gesagt hat, als er das festgestellt hat, dass er das gerne möchte. Er hat nämlich zu den Drehbuchautoren gesagt, es waren übrigens dann zwei, irgendwann, die sich nie getroffen haben. Egal. Willkommen im Hollywood-Studio-System. Barry Morrow war der Ideengeber, der das Ding ursprünglich geschrieben hat und Ronald Bass ist dann als Co-Autor dazugekommen. Genau. Aber Dustin Hoffman kann man fast schon als Co-Autor mit reinbringen, weil der hat wahnsinnig viel Einfluss genommen und der hat gesagt, wait, what if the guy was like autistic or something and a real pain in the ass? Ouch. Obwohl man dann denkt, oh nein, überdenk das nochmal, deine Art und Weise darüber zu reden. Dustin Hoffman hatte in einer Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, er hatte schon so ein bisschen Erfahrung mit Menschen und vor allem Peter Guthrie war wohl einer, mit dem er sich beschäftigt hat. Und dann war es genau diese Dokumentation, die er gesehen hat, zu Joseph Sullivan. Das war die Person, die ihn besonders inspiriert hat. Allerdings das, was Dustin Hoffman reingebracht hat, was dann ja tatsächlich in der Rolle gelandet ist, nämlich diese wirklich so ein paar so typische autistische Quirks. Ja. Auch wie gesagt, nochmal Betonung, ein Autist, wir sind hier einen Autisten. Genau. Ist viel besser als das, was das Studio da alles reinwerfen wollte, wo Barry Levinson dann irgendwas gesagt hat, Leute, wir drehen hier ein Charakterdrama. Ich will keine Verfolgungsjagd. Ich will keine Motorrad-Action. Ich will keine Mafia und kein fucking Geldkoffer, der irgendwo geklaut wurde. Bitte lasst uns ein Charakterdrama machen. Das ist nicht erfunden, was Plotter sagt. Das ist das, was zwischendurch mal im Drehbuch war. Es gab echt diese Verfolgungsjagden und diese Koffer und diese Scheiß. United Artists ist vollkommen amok gelaufen mit diesem Skript. Genau. Und die haben bis zum Ende, haben die Barry Levinson genervt, weil die Sachen reinbauen wollten, um das mehr Hollywood-esque zu machen. Bis zum Schluss musste Levinson verteidigen, dass Raymond am Schluss nicht aus dem Zug rausguckt, sondern einfach mit sich beschäftigt ist, weil das Raymond ist, weil das ja Charakter ist. Aber die wollten eine Krimi-Handlung, die wollten eine Thriller-Handlung, die haben gesagt, das funktioniert doch alles nicht. Du kannst doch nicht zwei Brüder über die Straße schicken, da passiert doch nichts, das ist doch langweilig. Aber das Interessante ist, es war ja auch nicht die Zeit dafür. Das war ja wirklich mal eine Ausnahme. Es gab ja vorher sowas in der Form nicht so häufig und nicht erfolgreich und nicht so krass. Die Zeiten, wir sind in den 80ern, wir sind Ende der 80er. Ich meine, was sind das für Actionstreifen, die wir aus der Zeit kennen? Wir kennen Flash Gordon aus der Zeit. Ah. Und dann kommst du mit sowas um die Ecke, ich verstehe es schon. Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar. United Artists, ne? die wollten da viel dran rumdoktoren, die haben viel an der Story umändern wollen und Barry Levinson ist es wahrscheinlich vor allem zu verdanken, dass das Ding zu einem relativ ruhigen Drama geworden ist. Barry Levinson, der vor Good Morning Vietnam gedreht hat mit Robin Williams, also der durchaus so ein Gespür hatte für die Kombination von ernsten Themen und von lustigen Themen, ohne dass es in eine Komödie abgleitet. Also Good Morning Vietnam war noch vielleicht ein bisschen mehr mehr Komödie. Ja, aber vor allem wegen Robin Williams, oder? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob man was drehen kann mit Robin Williams, was keine Komödie ist, und festgestellt, dass das meistens ziemlich schlecht dann ist, ja, was Robin Williams versucht hat, an ernsteren Filmen zu machen. Nee, mein Good Will Hunting war eine tolle Rolle. Ja, aber auch da gibt es lustige Momente. Absolut, natürlich. Und auch Glück der toten Dichter zum Beispiel, ja. Das ist halt auch so, make it funny. Mm. Make them laugh. Naja, auf jeden Fall, Barry Levinson hat dann gesagt, nee, wir machen hier ein Charakterdrama, wir erzählen das als Roadmovie. Ja. Und ja, diese beiden Brüder sind einfach mal auf der Straße unterwegs und sonst passiert da nicht viel. Ja, ein Roadmovie, ein klassischer Roadmovie im Grunde. Ja, und vor allem eine Entwicklungsgeschichte für einen Charakter, der ein bisschen untergeht, weil so viel über Raymond gesprochen wird. Ja, da kommen wir zum ersten Kritikpunkt, den ich habe, muss ich sagen. Weil Charlie, unsere Hauptfigur, die eine Charakterentwicklung durchmachen soll. Sie sagt nicht, er macht keine Charakterentwicklung durch. Ich habe nämlich Charlie voll abgefeiert während des gesamten Films. Ja, er macht eine Charakterentwicklung durch. Das Problem ist bloß, inhärent, ich weiß nicht, ob der Film es besser machen kann, weil es ja gar nicht geht, inhärent in der Figur des Raymond ist, dass er sich nicht verändert. Ja. Was nicht ganz stimmt, weil er irgendwann mit seiner Stirn da auf die andere Stirn und Kontakt herstellt und so. Was also es gibt die Entwicklung, eine kleine Entwicklung gibt es. Aber er ist vor allem dazu da, damit Charlie sich verändern kann. That's true. Und das ist ein kleines bisschen ein Problem, finde ich. Das ist ein kleines bisschen ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, wie Raymond sich verändert, ob Raymond sich verändert. Ja. Weil es, also Charlie... Wir sehen Raymond fast den gesamten Film über aus Charlies Perspektive. Ja. Und Charlie will diese Veränderung sehen. Hm. Charlie glaubt, dass die Zeit, die Raymond mit ihm verbracht hat, während Charlie zum besseren Menschen wird. Mhm. Du hast es ja schon gesagt in der Einleitung, Charlie ist voll der 80er-Kapitalismus-Wichser am Anfang und du liebst es, ihn zu hassen. Ja, natürlich. Und dann auch noch von Tom Cruise gespielt. Den man auch sehr gerne hasst. Ja. Und der hier verdammt gut spielt. Tom Cruise, natürlich. Ich glaube, mit der besten Schauspielleistung seiner Karriere. Ich halte Tom Cruise nicht für einen besonders guten Schauspieler. Mhm. Hier trifft das auf den Punkt. Absolut. Tom Cruise ist saugut in dem Film. Ja. Und weil es wird halt so viel über Dustin Hoffman geredet. Der hier diese auch so ein bisschen Stereotype, Autismus und Savant-Sachen spielt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist Tom Cruise der Bessere in diesem Film? Nein. Aber okay. Und du kannst ja auch nicht vergleichen, weil es wirklich so unterschiedliche Rollen sind. Und so volle unterschiedliche Herausforderungen sind. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus will, Charlie verändert sich in diesem Film ganz eindeutig. Und Charlie hat dieses Wunschbild, entwickelt dann in dieser Veränderung irgendwann dieses Wunschbild von Raymond. Und in diesem Wunschbild hat Raymond sich auch verändert. Ja. Und der Film hält es erstaunlich ambivalent. Mhm. Wie sehr Charlie recht hat und wie sehr der Psychiater, der für Raymond verantwortlich ist, recht hat, weil der sagt, du kannst nicht innerhalb von ein paar Wochen oder innerhalb von einer Woche kannst du diesen Menschen komplett umkrempeln und es bleibt, ich finde, es bleibt angenehm ambivalent, deswegen würde ich sagen, nein, Raymond ist nicht nur da für die Entwicklung von Charlie. Ja, zum großen Teil. Und ja, das ist auch problematisch, weil Charlie ist unsere emotionale Andockungsfigur. Wir haben, immer wenn irgendwas mit Raymond ist, sind wir bei Charlie, der das beobachtet und der damit irgendwie umgehen muss. Um das ganz kurz zu erklären wenigstens, warum das problematisch sein kann. Wir haben einfach eine Häufung von Menschen mit Behinderungen in Filmen oder Menschen, die irgendwie marginalisiert sind, in einer Gruppe zugehören, die marginalisiert ist, die dafür da sind, dem heteronormativen, weißen Cis-Mann auf die Sprünge zu helfen. Ja. Ne? Fast schon ein magisches Wesen, das dir hilft, auf die Sprünge hilft, ein besserer Mensch zu werden. Und das ist auf Dauer, also du kannst das erzählen mal, aber wenn das ein dauerhaftes kulturelles Phänomen wird, dass das in Filmen so ist, dann ist es problematisch. Es erzeugt eine extreme Einseitigkeit, wenn behinderte Menschen, kranke Menschen, schwarze Menschen, Frauen, Homosexuelle nur Token sind, die im Dienste des Protagonisten stehen, dann schaffst du nämlich auf der Kunstebene, schaffst du einfach diesen Identifikationsraum weißer, heterosexueller Mann. Ja. Und das ist eine Monokultur, die du nicht haben willst. Und dann hast du auch so Phänomene 30 Jahre später in unserer Zeit, wo die Konservativen komplett freidrehen, wenn ein Film gedreht wird und eine schwarze Lesbe die Protagonistin ist, die dann sagen, Vogue. Wenn einer von 100 Filmen das hat. Genau. Weil die so trainiert wurden, was die Norm ist, dass alles, was davon abweicht, für sie automatisch Agenda oder so weiter ist. Und ist auf jeden Fall ein großes Problem und dieser Film hat definitiv auch diese Momente. Mhm. Ich finde, der Film balanciert da ganz gut drauf, Raymond als eine Person zu zeigen, die auch ein bisschen eine Entwicklung durchmacht. Ja. Die aus ihrer Komfortzone gerissen wird. Und Raymond ist, wie wir im Laufe des Films lernen, jemand, dem seine Komfortzone unglaublich wichtig ist. Ja, wahnsinnig wichtig. Und fast schon so wichtig, dass ich denke, ach, noch ein bisschen mehr hätte ich mir fast gewünscht, weil die da durchaus... Also nicht gut, aber sie schaffen es, da durchzukommen, die beiden. Und ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich möglich gewesen wäre, so wie die Figur Raymond angelegt ist, ob sie wirklich diesen Roadtrip geschafft hätten. So. Ist schwer zu sagen. So wie der Film es erzählt, ist es offensichtlich möglich. Ja. Aber sie machen es steinig genug. Und es gibt aber immer wieder diese Momente, wo dieses rausgerissen werden aus der Komfortzone tatsächlich mit Raymond irgendwas macht. Ja. Und wenn es nur ist, dass er neue Erfahrungen sammelt. Ne? Ja, klar. Wir haben ich finde, das ist einer der wenigen Momente, wo er nicht von Charlie beobachtet wird. Diesen wirklich schönen Moment mit Susanna im Fahrstuhl, wenn sie ihn küsst. Ja, der aber auch ein bisschen problematisch ist, muss man mal sagen. Weil ist Raymond in dem Moment consent? Naja, ja. ich finde, er gibt soweit ein klares Ja, wie er es geben kann. Ja, aber also, okay, andere Frage. Sind wir in der Lage zu lesen, ob er konsentfähig ist? Das ist Dustin Hoffmann, der hier die einmalige Gelegenheit hat, Valeria Golino zu küssen. Natürlich ist er konsent. Oh Gott. Oh, Flor. Es ist einer dieser intimen Momente, wo man das Gefühl hat, ja, mit Raymond passiert ein bisschen mehr. Ja. Raymond, Entwicklung ist so ein großes Wort. Aber ey, in 2 Stunden Film findet immer unrealistische Entwicklung. Ja, natürlich. Ne? Wir haben hier einen Zeitraum von einer Woche und die Entwicklung von die Tom Cruise-Figur, die Charlie in diesem Film durchmacht, ist natürlich auch sehr krass. Vom extremen Egomanen und Narzissten, könnte man sagen, hin zu einem fürsorglichen Menschen, der sich wirklich um seinen Bruder sorgt, ist dick auch aufgetragen, wie Hollywood dick aufträgt bei solchen Entwicklungsgeschichten. Und deswegen finde ich es gut, dass sie Raymond diese kleinen Flecken geben. Und ich finde es gut, dass sie es nie zu groß machen. Ja. Und das ist auch so ein Balanceakt, ne? Weil wenn sie es zu groß machen würden, wäre es komplett unrealistisch. Ja. Wenn er plötzlich Charlie umarmen würde, wäre kompletter Bullshit. Ja, genau. Du würdest es nur so vor Kitsch triefen sehen. Aber so wie sie es machen, nehme ich diese kleinen Einsprengsel und sage, okay, das sind ganz kleine Entwicklungen, die stattfinden. Und das ist gut, weil das ist realistisch. Ja. Und gleichzeitig ist es aber genug, um zu sagen, ja, Raymond ist mehr als nur ein Token. Ja, also ich habe tatsächlich beim Gucken so ein bisschen angezweifelt, dass der, zum Beispiel das mit der Stirn, ne, ganz am Ende, der große emotionale Moment, dass Raymond sich so weit verändert hat, dass er initiiert, eine Annäherung initiiert, indem er mit seiner Stirn an Charlies Stirn landet. Was ein kleiner Moment ist, was erzählerisch vom Filmischen her total genial ist. Ich war so fertig mit den Lachen. Es ist so großartig und so gut gemacht. Aber ist es true to character? Fragezeichen. Und ich hatte so meine Zweifel. Dann allerdings habe ich einen Podcast gehört von einer, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie eine Asperger-ähnliche Form von Autismus hat, allerdings nicht diagnostiziert, weil es 4.000 Euro kosten würde, weil das nicht übernommen wird von der Kasse, amerikanisches System und so weiter. Ja. Aber in der Familie Leute hat, die diagnostiziertermaßen eine viel, viel stärkere Form von Autismus haben und die das offensichtlich gemacht haben, die das offensichtlich als Annäherungsform tatsächlich nutzen. Ja. Was ich sehr interessant fand. Also kann man vielleicht auch festhalten, Raymond hätte das vielleicht auch vorher schon gemacht als Person, wenn er die Gelegenheit dazu bekommen hätte. Und da kommt das nächste Thema ins Spiel, was ich ein bisschen schwierig finde, was total interessant ist, was der Film nicht falsch oder richtig macht, sondern was einfach ein spannendes Thema ist. Wie viel Kritik der Institutionalisierung liegt darin? Wie viel will man als Zuschauer dem Arzt recht geben? Und wie viel will man Charlie recht geben? Charlie sagt ja implizit, der Typ wird emotional verdorrt er da drin in dem Ding, weil er keine Chance bekommt, mehr zu erleben. Keine Chance bekommt, sich für andere Sachen zu öffnen, weil er nicht konfrontiert wird mit dem Leben. Es ist eine spannende Frage. Kurz zu dem Kopf zurück, das spielt da, glaube ich, auch mit rein in diese Frage. Ja. Ich finde, dieses Kopfannähern am Schluss, das ist was wirklich ein starker Moment ist, bleibt ambivalent genug, als dass es auch einfach nur eine Bewegung von ihm sein könnte. Das ist gar nicht so, nicht eine Umarmung, eine kleine Umarmung ist, sondern dass es einfach auch so ein bisschen von Charlie forciert wird, dass das jetzt dieser emotionale Moment ist. Das, man kann es so lesen. Und wobei er ja schnell bei Bewegungen sonst zurückgezuckt ist. Ja, bei Berührungen. Aber Charlies Berührung ist ja auch ganz vorsichtig in dem Moment. Ne? Wir haben davor im Hotelzimmer diese Szene, wo Charlie ihn umarmt und er ausrastet. Ja, ja, klar. Wo wir merken, okay, auch wenn sie gerade einen voll emotionalen Moment zusammen hatten, es gibt, was ich super finde, diesen Kontrast, es gibt diesen Moment, wo es zu viel ist. Ja. Was ich dabei vor allem wichtig finde, ist, dass diese Wahrnehmung von Charlie, dass da immer so ein bisschen der Zweifel drüber ist. Ja. Und wir sehen ja, wie Raymond lebt am Anfang. Wir sehen ja, wie er in dieser kleinen Wohnung da ist und dann seinen Pfleger dabei hat. Ja. Und die haben ein richtig cooles, freundschaftliches Verhältnis. Stimmt. Ja, ja, ja. Es wird diese Institution, die da erzählt wird, finde ich, ich sehe da wenig antipsychiatrisches Narrativ im Film und mehr einfach die Wahrnehmung von Charlie, die erzählt wird, der sich auch einfach Gedanken um seinen Bruder macht. Auch dieser Doktor von Barry Levinson gespielt, der ein Cameo hat, der Charlie am Schluss untersucht, das wirkt alles nicht feindselig. Der ist allerdings ein bisschen problematisch, weil der ihn doch sehr überfordert und auch sehr, sehr drängelt und so. Das finde ich schon krass. Also es ist akkurat dargestellt, weil ich glaube, das ist oft so passiert, aber... Es ist halt ein Gutachter, ne? Ein sachlicher Gutachter, der wenig, aber das ist nicht der für Charlie da ist. Wer für Charlie da ist, ist dieser andere Doktor, Jared Bruner. Ja. Und der sagt die ganze Zeit, das Geld ist mir scheißegal. Mir geht's um Charlie und mir geht's darum, dass es Charlie gut geht. Und ich kaufe ihm das jederzeit ab. Jederzeit, absolut. Es wird nicht in Frage gestellt. Ja. Und er gibt Charlie will er dann ja auch bestechen, will ihm Geld geben und so weiter. Und ich kaufe ihm das alles ab, dass es ihm wirklich darum geht, dass es Raymond am besten geht. Volle Kanne, ja. Und das Geile ist ja Tom Cruise in der Hauptrolle, ne? Scientology. Mhm. Scientology, die ja die große Antipsychiatriebewegung in den USA darstellen. Ja. Deswegen kann man das nochmal mit so einer Prise Salz sich angucken. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass der Film nicht anti-institutionell ist. Nee, aber er macht diese Perspektiven halt auf, ne? Und das finde ich interessant. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, ne, der Film macht das nicht falsch oder sowas, sondern er wirft einfach dieses Thema auf eine interessante Art und Weise auf, dass ich als Zuschauer total viel darüber nachdenke, ja, wie viel ist denn jetzt richtig? Wie viel muss er dort wohnen in dem Heim oder kann er mit Charlie oder geht das nicht? Und wie viel wird ihm im Heim verwehrt oder nicht verwehrt an Leben oder nicht Leben? Und ich will ganz oft während des Films, aus meiner Perspektive, weil ich das kenne, will ich dem Film natürlich oder Charlie zurufen, Alter, es hat einen Grund. Der braucht auch bestimmte Dinge. Lass ihn bitte ihm seine Sachen, die er braucht. Und bin ganz oft auf der Seite des Arztes und bin trotzdem am Ende so ein bisschen am Überlegen, ja, okay, aber wie viel, wo ist denn das Maß der Dinge? Und das ist halt hoch individuell für jeden Einzelnen. Und deswegen kann man da auch keine abschließende Antwort geben. Und vor allem ein schwieriges Thema, wenn du so eine Person hast wie Raymond, die ihre persönlichen Bedürfnisse nicht wirklich artikulieren kann. Ja. Die immer irgendwie auch von Sprachrohren abhängig ist. Und alle agieren ja als Sprachrohr von ihm. Ja. Charlie glaubt zu wissen, was für ihn am besten ist. Mhm. Der Dr. Pruner glaubt zu wissen, was für ihn am besten ist. Vern glaubt zu wissen, was für ihn am besten ist. Selbst Susanna, die kaum mit ihm Kontakt hat, glaubt zu wissen, was für ihn am besten ist. Ja, ja, ja. Und natürlich, das ist ja auch logisch. Wir sind auch nur Menschen. Wenn wir mit einem Menschen interagieren, wollen wir herausfinden, wie geht's diesem Menschen, was tut ihm gut und so weiter. Zumindest solange wir keine egoistischen Arschlöcher sind. Ja, ja, ja. Und wir versuchen dann die Lücken halt auch irgendwie zu füllen. Ich finde, es ist gut erzählt, wie die Personen in diesem Film diese Lücken füllen, auch mit ihrer eigenen Agenda, ohne es zu bemerken. Ja, ja, ja. Das ist das nächste große interessante Thema. Es geht ja immer um Kommunikation. Es geht ja darum, was du jetzt sagst, ne? Wir versuchen rauszufinden, wir gucken die ganze Zeit auf den Tee und wir gießen keinen Tee ein. Meine Güte. Ich habe die ganze Zeit diese Aufmerksamkeitslenkung versucht, die bei Kleinkindern funktionieren sollte und ich kann sagen, als Fachmann kann ich dir folgende Diagnose stellen. Du bist ein Arsch! Endlich Tee, danke. Okay, also jetzt haben wir Tee. Wo war ich? Verdammt. Keine Kommunikation. Ahnung. Kommunikation. Was du gesagt hast, ne, man versucht herauszufinden, wie geht's anderen Menschen, wie kann ich mit denen interagieren, wie können wir einander das Leben besser machen. Und die Andersartigkeit von Menschen auf dem Autismus-Spektrum betrifft ja dann, zumindest in dem Bereich dann, nein, eigentlich auch in jedem Bereich, betrifft vor allem Kommunikation. Wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse nach außen? Wie viel Kontaktbedürfnis habe ich überhaupt? Dustin Hoffman war irritierenderweise der Meinung, dass Menschen auf dem Autismus-Spektrum überhaupt gar kein Bedürfnis nach Kontakt haben, was inzwischen auch also sehr, sehr, sehr stark widerlegt ist. Zumindest für die meisten, weil auch das wiederum etwas ist, was für jeden individuell ist. Aber es ist sozusagen, gibt keine Generalisierung, dass Autisten kein Kontaktbedürfnis hätten oder sowas. Hast du schon Zucker? Ich habe schon Zucker. Vielen Dank. Und wie kommunizieren wir das? Und wir haben halt als Gesellschaft eine bestimmte Norm entwickelt dafür. Und alle Menschen und nicht nur Autisten, sondern auch Blinde oder Gehörlose oder Leute mit anderen Kommunikationsformen sind außen vor und haben Schwierigkeiten damit. Ja. Und deswegen tue ich mich auch wahnsinnig schwer mit dem Begriff Autismusstörung. Weil es ja keine Störung, weil die Norm haben wir ja irgendwie einfach festgelegt. Wo ist die Störung? Es ist bloß eine andere Art zu kommunizieren oder eine andere Art und Weise, Dinge wahrzunehmen und damit umzugehen. Ja. Und deswegen finde ich das schwierig. Und vielleicht würde man, wenn wir eine breite Gesellschaft von Menschen mit Autismus wären, hätten wir halt eine andere Form von Zusammenleben entwickelt. Und dann hätten die anderen die Störung. Weißt du, also es ist so ein bisschen, ja, ein schwieriges Feld. Es ist mit der Störung. Das ist so grundsätzlich, wenn man sich darüber unterhält. Und ich habe das auch wieder festgestellt, als ich recherchiert habe und als ich getippt habe und wie wir das einsortiert. Ist es eine Krankheit? Ist es eine Störung? Ist es eine Behinderung? Wie nennt man das Ding? Ich meine, wir reden hier von psychologischer Diagnostik oder von psychiatrischer und medizinischer Diagnostik. Und das Autismus wird als Störung definiert, als Entwicklungsstörung oder ist sogar als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Aber auf jeden Fall, der Begriff Störung fällt auch in der neuesten Definition, die, glaube ich, noch nicht mal ins neueste ICD übernommen ist, wird es als Autismus-Spektrum-Störung genannt. Mhm. Und das hat natürlich einen Grund, weil du hast einen Leidensdruck. Und bei Autismus hast du einen Leidensdruck, der natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Also sie haben nicht die Behinderung ursächlich, sondern die Gesellschaft behindert sie im Grunde, ist der Satz, ne? Ja, aber das ist halt... Das ist halt so die Frage, wo wenn du das ist ein grundsätzliches Thema bei Menschen mit Behinderung, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann ist es total scheiße zu sagen, die Person ist an den Rollstuhl gefesselt. Ja, völliger Quatsch. Aber es ist klar, diese Person ist eingeschränkt. Die Person sitzt im Rollstuhl und es fällt ihr schwer, keine Ahnung, bestimmte Steigungen zu schaffen. Mhm. Und das heißt, es ist eine Form von Beeinträchtigung. Ich glaube, es ist nicht falsch, es ist nicht politisch unkorrekt oder wie auch immer, das so zu benennen. Ja. Weil es gibt dadurch diesen Leidensdruck und die Gesellschaft, die Treppen baut, aber keine Rollstuhlrampen, ist scheiße. Genau. Das ist dann im Moment, wo die Gesellschaft zu dieser Einschränkung noch mehr Einschränkungen macht. Mhm. Und ich glaube, bei Autismus kann man auch ähnlich drüber reden. Es gibt einen Leidensdruck, der unabhängig davon ist, wie Menschen ausgegrenzt werden, unabhängig von Ableismus, von strukturellem Ableismus. Es gibt einen Leidensdruck einfach in der Art, wie man, und das ist schwierig, weil Autismus ist natürlich, hat natürlich direkt zu tun mit dem gesellschaftlichen Autismus. Ja, entsteht eigentlich, diese eine Persönlichkeitsstörung, eine Entwicklungsstörung oder wie auch immer, zeigt sich vor allem im Interagieren mit der Gesellschaft. Aber eben auch darüber hinaus. Bei Autismus hast du es ja auch zum Beispiel so, dass laute, also nicht immer, aber dass ein Teil der Diagnostik sein kann, dass laute Geräusche als extrem störend wahrgenommen werden, dass eine Überreizung stark angenommen werden kann. Das sind zum Beispiel einige der Sachen, die man mittlerweile schon so ein bisschen auch körperlich festmachen kann, dass man sieht, dass die Verarbeitung von Reizen, dass die anders ist, dass es da offensichtlich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mehr Offenheit gibt für Reize. Ja. Und deshalb diese oft vorkommende Überforderung bei Reizüberflutung. Ja. Und das ist ja nicht nur was durch Gesellschaft entsteht, sondern einfach was durch Welt entsteht. Du kannst auch komplett alleine im tiefsten Wald sein und trotzdem können dich die Reize überfordern. Okay. Also es gibt in irgendeiner Form gibt es auch diesen Leidensdruck unabhängig von einer Ausgrenzung. Mhm. Und deshalb glaube ich, es ist nicht verkehrt zu sagen, wir nehmen einen Begriff wie Störung, wir nehmen einen Begriff wie Beeinträchtigung oder wie Behinderung. Ja. Für mich hatte die Begründung, warum wir das Wort Störung benutzen, vor allem medizinische Gründe und krankenversicherungstechnische Gründe. Ja. Weil sobald du so eine Art Label hast, kannst du auf Hilfe hoffen, die dir einfach vom Staat gewährleistet wird. Und das ist, wenn du das nicht ordentlich kategorisierst, einsortierst, kriegst du diese Hilfe einfach nicht. Es ist halt so ein großes Thema, ne? Du jonglierst dann mit Fragen, mit soziologischen Fragen. Ja, total. Mit psychologischen Fragen, mit medizinischen, psychiatrischen Fragen und natürlich auch mit emotionalen Fragen und auch mit, ja, fast schon, ja, auch philosophischen Fragen, ne? Was bedeutet normal, was bedeutet Störung und so weiter und wie können wir sowas klassifizieren? Es ist wichtig, solche Sachen zu klassifizieren, weil du ja wirklich den Menschen helfen kannst. Ja. Und weil du den Menschen auch Möglichkeiten gibst, sich selbst zu helfen. Wenn jemand sagt, ah, okay, ich habe eine Form von Autismus und bei mir ist es zum Beispiel, dass ich überfordert bin ab einem gewissen Punkt im Gespräch, dann kann ich auch einfach sagen, ey, ich habe Asperger, mir ist das Gespräch gerade zu viel, ich muss jetzt hier raus. Genau, und ich kann das und das dagegen unter Umständen unternehmen. Und das ist toll, auf jeden Fall. Also ich habe nichts gegen eine grundsätzliche Kategorisierung, die bedeutet, dass du schneller an Informationen kommst und sei es nur durch Google, die dir helfen, dich einzusortieren und dich in eine bessere Situation zu manövrieren. Also so ist es nicht. Und ja, okay, ich gebe dir recht, was diese Störung betrifft, wenn jetzt das Sensorische auftritt und so. Man kann allein im Wald stehen und ohne Gesellschaft trotzdem ein Problem haben, da hast du recht. Aber das ist jetzt ein Symptom von mehreren. Ne? Ich will auch gar nicht dagegen anreden, dass man auch sprachlich versucht, sensibler zu sein, anzupassen. Ja, und es gibt ja auch Bewegungen, die sehr stark in die Richtung gehen, dass sie sagen, das wird wirklich komplett, das ist einfach was anderes. Es ist irgendwie eine Variante von Existenz, von Psyche, die du hast. Und das ist alles. Und es hat nichts Störendes, nichts Behinderndes. Und alles, was entsteht dadurch die Gesellschaft. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu tun. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass man immer in Gefahr läuft, in diese Euphemismus-Tretmühle dann reinzukommen. Okay, landen, das verstehe ich auch. Ja, wenn du sagst, es ist eine, keine Ahnung, eine Abweichung von der Norm oder wie auch immer, du bist ganz schnell, du versuchst, dann kämpfst du mit den Begriffen. Mm. Ich glaube, es ist gut, dass es medizinische Begriffe gibt, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Und trotzdem, gebe ich dir absolut recht, sollte man sich Mühe geben, das irgendwie anders zu fassen, anders zu greifen und vor allem so zu greifen, dass eine Ausgrenzung, eine Abwertung, so gut es geht, nicht stattfindet. Und egal, was wir heute besprechen, das kann in 10 Jahren in einer Gesellschaft, die sich vielleicht verändert hat, völlig anders aussehen. Ne? Ich hoffe, dass in 10 Jahren Leute diesen Podcast hören und sagen, oh, der ist aber schlecht gealtert. Ja, genau. Ja, dass man einfach auch sich weiterentwickelt und anders darüber denkt und anders darüber redet und vielleicht auch in einer Gesellschaft lebt, die ursächlich inklusiver ist und deswegen auch bestimmte Herangehensweisen, die wir heute nutzen, um Dinge besser zu machen, gar nicht mehr nötig sind und deswegen auch antiquiert wirken vielleicht. Ja. Oh mein Gott, Plur, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Film vorschlagt, ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgendwas, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Wie antiquiert ist das Bild in diesem Film? Das ist eine gute Frage. Wie antiquiert ist das, was wir von Raymond sehen? Wir haben, was wir natürlich haben, ist ein Mashup aus verschiedenen Personen. Der Autor, der Regisseur, der Schauspieler, alle waren inspiriert von anderen Personen und es wurde dann irgendwie zusammengeführt in dieser Person des Raymonds. Ja. Und doch ist es eine Person, die plausibel ist. Ne? Diese Form von Autismus in Kombination mit Savant ist denkbar. Existiert. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich zwischendurch gedacht habe, oh, jetzt fängt das Varieté an. Jetzt hat er noch das und kann das und wir sehen einmal, wie er ganz, ganz akkurat alles Mögliche zeichnet, was er da irgendwo gesehen hat. Es ist zwischendurch ganz knapp am Varieté vorbei. Definitiv. Zum einen, weil seine Art mit der Umwelt umzugehen teilweise auch für Jokes benutzt wird. Zum Beispiel, wenn er über die Straße geht und dann dieses Don't Walk sieht von der Fußgängerampel und dann einfach stehen bleibt. Ja. Das wird einfach, das wird dann auch so ein bisschen, das wird vom Humoristischen in was Kritisches überführt. Ne? Das ist zuerst eine witzige Situation, dann ist es eine angespannte Situation. Dann wird sie Gott sei Dank sehr schnell gelöst und kein großes Drama mehr. Ja. Das ist das eine. Und dann das zweite natürlich, dass wir haben diese berühmte Szene, wie er die Zahnstocher zählt. Ja, genau. Und solche Dinge. Und wo es natürlich krass übertrieben ist. Übrigens, auch das Kartenzählen. Also, Ich habe mich eine Zeit lang mit Blackjack-Kartenzellen auseinandergesetzt. Ne? Das ist möglich. Und das ist also die Leute, die das wirklich professionell machen, die machen es anders. Mhm. Die zählen nicht alle Karten. Aber nur dadurch, dass du dir Karten merkst, gewinnst du nicht beim Blackjack. egal wie gut du dir Karten merken kannst, du musst, es ist deutlich komplexer. Es gibt komplexere Setzstrategien und es gibt komplexere Arten, wie man mit bestimmten Kartenpaaren umgeht und so. Was nicht bedeutet, dass er das nicht könnte, aber Raymond hat das nie im Kopf gehabt, ne? Der wollte das ja gar nicht. Das war ja nicht das Ziel für Raymond. Genau, Raymond hat das nie im Kopf gehabt und ich glaube, Charlie ist auch nicht, weil du musst wirklich ein guter Spieler sein. Du musst dich mit Spielstrategie auseinandergesetzt haben und ich glaube, diese Art von Spielstrategie gab es damals in den 80ern noch gar nicht. Ah, okay. Die Kartenzählen so ermöglicht. Was allerdings wiederum realistisch ist, ist, dass das Casino auf dich zukommt und sagt, hau ab. Ja. Hauspolitik, du hast hier nichts mehr verloren. Es ist halt so, dass es nicht per se verboten ist. Es gibt keine Möglichkeit, das richtig zu verbieten, weil du kein externes Hilfsmittel nutzt, um Karten zu zählen. Also du benutzt nur dein Hirn. Aber jeder Ort kann ein Hausverbot erteilen, wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt nicht gut für uns. Es gibt eine ganz großartige YouTube-Reihe von jemandem, der Karten zählt und ich versuche gerade parallel. Ach, Plauto, alter Spieler, was denn? Ja, ich bin tatsächlich, Steven Bridges heißt er, ein Brite, soweit ich weiß, vielleicht auch ein Ire, der umherreist und in Casinos Karten zählt und damit Geld verdient und dann auch teilweise in einer großen Gruppe und der umherreist einfach, weil die Casinos machen Bilder von dir, ne? Sobald du ein Casino betrittst, hast du irgendwo ein Schild am Eingang, wo steht, hier, wir machen Bilder. Und die Casinos wollen auch deine ID irgendwie kriegen, weil sie sagen unter anderem, du kannst dich ja selbst sperren lassen. Wenn du glücksspielsüchtig bist, kannst du sagen, lass mich nicht mehr rein. Ja. Was total gut ist. Ich glaube, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Casinos das machen. Auf jeden Fall, die Casinos kennen ihn und lassen ihn nicht Blackjack spielen. Weil Hausrecht, ne? Die dürfen sagen, du darfst hier nicht mehr spielen, du bist zu gut. Ja. Und der reist dann umher, ist teilweise verkleidet und der ist in den USA unterwegs, er ist in England unterwegs, in Australien, wo auch immer. Und er erzählt so ein bisschen, wie seine Strategien sind und wie sie Karten zählen und wie das funktioniert. Okay. Und es ist wirklich komplex und es ist schwierig. Und auch wenn du Karten zählen kannst, kannst du trotzdem mal mit $5,000 Verlust aus dem Casino rausgehen. Es scheint furchtbar stressig zu sein. Ich könnte das nicht. Oh Gott. Aber es ist total spannend und es ist total faszinierend. Und die Strategie dahinter ist auch total geil. Also, weil so, es gibt so simple Muster, wie du dir wie du im Kopf rechnest, während die Karten fliegen. Ja. Und dann irgendwie merkst, ob du im Plus oder im Minus bist. Und dann weißt du, ob du viel setzen musst oder wenig setzen musst. Mann. Super stressig, aber super spannend. Ich finde, das haben sie zumindest diese Art, wie das Casino dann damit umgeht, haben sie sehr akkurat umgesetzt. Nämlich die Casinos kommunizieren miteinander. Die sagen, passt auf, dieser Steven Bridges, der ist jetzt in Las Vegas und dann ruft das Horseshoe, ruft das MGM Grand an und das Miracle und so weiter und sagt denen, ey Leute, der ist gerade hier, haltet die Augen offen nach einer Person, die so und so aussieht. Und dann geht er da rein in das Casino und dann kommen gleich zwei Wachleute auf ihn zu und sagen, hey, du bist hier herzlich willkommen, aber zum Blackjack-Tisch gehst du nicht. Übrigens, die Namen der Casinos hast du gerade aus dem Hut gezaubert, ohne irgendwo hinzugucken. Ich bin ein bisschen irritiert und besorgt. Aber du weißt doch, dass ich Poker total geil finde. Ja, aber dass du die Namen von in Las Vegas stehen. Ja, das ist doch Allgemeinbildung. Natürlich, das Horseshoe, das Miracle, wer kennt's nicht? Ich weiß nicht, ob es ein Miracle-Casino in Amerika, in Las Vegas gibt. Miracle klingt nach einem Casino-Namen. Horseshoe weiß ich, MGM Grand weiß ich auch. Oh Gott. Und jetzt gucke ich auch nach. Miracle Casino. Wahrscheinlich irgendwas von Trump noch. Es gibt kein Miracle Casino in Las Vegas. Ich hab's aber voll abgekauft. Es klingt voll wie ein Casino-Name, oder? Natürlich. Schön. Oh Gott. Wo waren wir denn? Wollen wir in der Geschichte ein bisschen weitergehen oder wie ist das? Sind wir in der Geschichte irgendwie chronologisch vorangegangen? Nein, aber wir können ja noch mal einen wichtigen Fakt einstreuen, wo wir gerade bei wichtigen Fakten sind. Airlines. Ja. Johannes, wie ist das denn mit Airlines, die keine Unfälle haben? Das gibt's einfach nicht. Es gibt keine einzige Airline. Doch, es gibt sie. Wirklich? Also ohne tödliche Unfälle. Ja, das ist was anderes. Also Qantas, die in dem Film genannt, Raymond will nicht fliegen, weil er sagt, er weiß bei jeder Fluggesellschaft, wie viele tödliche Unfälle es gab. Und es sind immer relativ wenige, weil wir wissen, alle Flugreisen ist extrem sicher, außer für den Planeten. Auf jeden Fall, es gibt halt immer Fälle von. Und dann sagt er irgendwann, Qantas ist die einzige, die nicht abgestürzt ist. Mit Qantas würde ich fliegen, aber Qantas fliegt offensichtlich nur von Australien nach Kalifornien oder so. Ja. Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen. Und Qantas hat aber auch Abstürze. Genau, ganz 12 genau Stück. Ja. Aber offensichtlich in einer Zeit, wo es nicht aufgenommen wurde. Es gibt Fluglinien, die keine einzigen Todesfälle haben. Wow. Unter anderem Ryanair und EasyJet. Ja. Was? Ja. Was? Ausgerechnet die? Naja, ich meine, ey, es muss nicht bequem sein, aber es ist sicher. Waren das nicht auch welche, die aufgefallen sind mit irgendwelchen komischen offenen Türen während des Fluges? War da nicht was? Ich finde, wenn du diese Ryanair oder EasyJet-Flugzeuge siehst, ja, du bist immer erstaunt, dass die abheben. Ja, genau. Weil die wirken wirklich wie so zusammengebaut aus ein bisschen Karton. Scheiße, Mann. Und du fühlst dich auch so, wenn du da drin genau sitzt. Aber offensichtlich sind die verdammt sicher. Okay. Witzigerweise wurde der Film bei ganz vielen Airlines gezeigt. Ja, und dann wurde diese Szene rausgeschnitten, weil wenn du im Flugzeug einen Film siehst, der dir erzählt, dass es wahnsinnig schlimme Unfälle gab, dann hast du keine Lust mehr auf diesen Flug. Also haben sie es rausgeschnitten. Außer eine Firma. No, surprise, surprise. Qantas hat gesagt, das können wir drin lassen. Das unterstreichen wir und machen noch einmal Glitzer drüber. Genau. Barry Levinson hat gesagt, das ist eine Sauerei. Diese Szene ist so wichtig für den Film. Ja, ja, ja. Ist sie auch. Die Szene ist nicht wichtig. Ja, du musst ja wenigstens einmal sagen, warum die nicht fliegen. Ja, ist genau. Es ist der Grund, warum sie fahren. Aber ja. Also, ey, ich meine, wir haben ein Hollywood-Drama. Du findest auch einen anderen Grund. Aber, und damit habe ich den Bogen zur Handlung geschafft. Ja, sehr sie gut. Sie sind wirklich viel auf der Straße unterwegs. In der Handlung. Wenn sie nicht in den Casinos sind, ja, wenn sie nicht am Flughafen sind, wenn sie nicht in der Psychiatrie sind, sind sie die ganze Zeit auf der Straße unterwegs. Ja. Funktioniert das? Also, weil wir haben keinen großen Mafia-Plot, wir haben keine große Action. Reicht das? Funktioniert volle Kanne. Ich mag es total. Ja. Ich liebe das Land, was sie da zeigen. Ich liebe dieses Voranschreiten durch auch Sachen, die allen völlig unbekannt ist, wo man so sagt, okay, das ist ein weites Land und da ist auch noch eine Stadt und da ist auch noch eine kleine Stadt und da ist auch noch irgendein Arzt, der keine Ahnung hat, was Autismus ist. Also das ist so... Diese amerikanischen Hinterhöfe. Ja, ne? Total krass. Diese wirklich, du hast diese Weite, du hast nichts, dann hast du eine Farm, dann hast du nur ein kleines Dorf. Und ganz großer Anteil ist, dass er sich wirklich zurückhält, dass wir wirklich sehr viele Szenen haben, wo wir einfach die beiden auf der Straße sehen. Ja. Und wirklich tolle Kamera, ne? Also auch allein schon, wenn sie ganz am Anfang diese ikonische Szene, wenn sie zu zweit die Straße runtergehen. Ja, natürlich, klar. Und dann haben wir den Score von Hans Zimmer. Der übrigens seinen ersten großen Hollywood-Film hier macht, ne? Das war sein erster großer Hit. Ein paar Jahre später sollte er mit The Lion King den ersten Oscar kriegen. Ja. Aber toll, also deutscher Komponist, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Ist zwar ein großer Hollywood-Komponist, aber er kommt aus Deutschland und er hat hier sein erstes großes Ding geschaffen und hat gesagt bekommen, auf gar keinen Fall will ich irgendwas Sentimentales, no strings, ja, also keine Streicher. Dann nimmt man Panflöten. Und dann nimmt man Panflöten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ist das 80er. Es ist so 80er, meine Güte. Aber diese Melodie. Also die Melodie ist großartig. Instrumentierung macht mich ein bisschen fertig. Ja, ich finde Panflöten gehören verboten. Ja, ziemlich. Aber die Melodie gehört für mich zu den großen ikonischen Melodien. Bevor ich den Film gesehen habe, als du den letzte Woche vorgeschlagen hast, ja, und ich dann mit dem Gedanken, okay, ich gucke jetzt zu Emma nach Hause gegangen bin, hatte ich diese Melodie im Kopf. Mm. Ähnlich wie, es gibt so ein paar Filme, Indiana Jones, Jurassic Park, Rain Man. Mhm. Wenn ich an den Film denke, habe ich die Melodie im Kopf, schön, weil die einfach so sich so festsetzt und es ist einfach toll. Mm. Ja, die Panflöten nerven ein bisschen. Ja, aber ansonsten Synthesizer, ne, typische 80er und er hat halt Zeug sehr, er meinte, ihr wollt Foreign, ich gebe euch Foreign. Ja. Er hat gesagt, er wollte so ein bisschen die Perspektive von Raymond nehmen. Ne? Für ihn ist die Welt, diese große Welt, in die er jetzt rausgeht, was komplett Irritierendes sind Sachen, die er einfach nicht kennt. Und dieses Unbekannte, das hat er, indem er wirklich eher so exotische Klänge genommen hat. Ja. Man könnte sich diesen Film wunderbar auch vorstellen für einen kitschigen Afrika-Film aus den 80ern. Oh Gott, ja. Ja, und es gab aber viele kitschige 80er-Filme in den 80ern. Also ich finde den tatsächlich sonst, außer der Pan Flöten, finde ich ihn tatsächlich sehr, sehr gut, den Score, weil er eben nicht typisch ist und nicht so die Strings, ne, wie man das sonst hätte machen können, auch in der Zeit. Road Movie war eigentlich auch abonniert darauf, dass man eine bestimmte Art von Musik macht, die hat er nicht gemacht. Ja, vor allem Hollywood-Drama war auch drauf abonniert, dass die Musik richtig emotional wird. Genau. Hier hat sie eher sowas Mysteriöses, fast schon Fantastisches. Ja, und was Abenteuerhaftes. Ja. Und dann haben wir einfach diese beiden Männer auf der Straße. Ja, ne? Und sie sind unterwegs zusammen. Und klar, es gibt immer wieder diese kleinen Störmomente, wo sie sich streiten, beziehungsweise wo... Immer wieder, wo meistens, ja, wo Charlie genervt ist von Raymond, von seinem Verhalten, wenn er aus dem Auto aussteigt und nicht mehr einsteigen will, weil der Highway gefährlich ist, weil sie am Unfall vorbeigefahren sind. Ja. Was übrigens mich zum nächsten Ding... Entschuldigung, ich unterbreche immer wieder, aber es ist so, so großartig von diesem Film gemacht, diese sensorische Überforderung. Ja. Oh, ich war fix und fertig mit den Nerven schon nach dem ersten Mal, dass sie es gemacht haben. Also sie machen es 2-3 Mal, wo wir die Perspektive von Raymond haben, der einfach überfordert von all den Geräuschen ist. Und ich kenne das auch. Ja. Und das kennt ab einem bestimmten Level wahrscheinlich jeder irgendwie. Natürlich, jeder ist reizsensibel. Und dann kannst du, also natürlich gibt es dann eben das Spektrum, ne? Ja. Wie beim Autismus eben auch. Jeder Mensch kennt diese sensorischen Probleme, aber eben abnehmend mit einer bestimmten, ich bin bestimmt sensibler als viele, viele, viele in meinem Umfeld, was das betrifft. Und Autisten haben typischerweise sehr oft eben auch das Problem, und zwar recht schnell. Da muss nur jemand neben dir ein bisschen zu laut schmatzen und du hast echt Probleme. Ja. Und es ist nicht, du stellst dich nur an oder du übertreibst oder sowas, sondern es ist echt ein Problem für diese Menschen. Ja. Und hier ist es der Unfall und die ganzen Blaulichter und so. Genau, Sirenen, Blaulichter, Autos, und es wird wirklich so dieses Blitzen, dieses Hin- und Herschalten, und es ist gut gemacht, auf jeden Fall. Du bist voll drin. Es gibt so diese Momente, wo du wirklich auch mit Raymond irgendwie mitfühlst. Total. Wo du auch in Raymonds Wahrnehmung drin bist. Ja. Und relativ selten. Du bist meistens bei Charlie, aber ist so ein Moment. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr viel bei Raymond, weil ich das so wahnsinnig unangenehm finde, wie Charlie mit ihm umgeht. Ne? Es ist krass, ne? Es ist schon sehr, sehr, sehr hart. Sehr abusive am Anfang, vor allem, wo er wirklich, also er hat wirklich dieses aggressive Verhalten und dieses gehässige Verhalten und vor allem diese komplette Ignoranz gegenüber von Raymonds Bedürfnissen. Ja. Und Raymond sagt halt, was er braucht. Ja. Er sagt es ziemlich klar, er will die Unterhosen aus diesem einen Laden. Genau. Und dann kommen die Tiraden von Charlie. Ja, die Unterhosen ist doch egal, wo die herkommen, die sind alles die gleichen fucking Unterhosen. Und wirft da seine Unterhose noch raus aus dem Auto. Das ist sehr gut gemacht. Ich finde Charlie natürlich auch sehr gut gezeichnet. Kommt der gut ans Ende? Schafft er das, die Wandlung ordentlich zu erzählen, die Charlie durchmacht? Nimmst du ihm die Wandlung ab? Ja. Und wie schafft der Film das? Weil für mich ist es, grenzt das an ein Wunder, dass ich am Ende tatsächlich Charlie irgendwas glaube. Ja. Tom Cruise, um es nochmal zu sagen, macht ganz viel aus, finde ich. Ja, Tom Cruise spielt das wirklich stark. Das war eine der Sachen, die ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass Tom Cruise so gut spielt. Ja, das hat mich wirklich überrascht. Ja. Aber es ist auch, sie machen es langsam genug und sie behalten, das ist ganz wichtig, im neuen Charlie am Schluss immer noch den Alten drin, ne? Immer noch den Alten mit drin. Zum Beispiel, wenn sie bei dem Psychiater sitzen und Raymond befragt wird und dann Charlie zu ihm so sehr herrisch sagt: Raymond, der hat dir eine Frage gestellt. Da kommt dieser alte Charlie durch. Und das gibt es oft genug in dem Film. Auch gegen Ende. Und gleichzeitig der Charlie, den wir dann später haben, der blitzt auch bei dem arroganten Arschloch Charlie am Anfang immer mal wieder durch. Wenig, aber genauso wie der alte wenig später durchblitzt. Wenn er vom Tod seines Vaters erfährt und dann dieses Schweigen im Auto und wenn dann Susanna versucht, ihn irgendwie so ein bisschen, der ist emotional, aus ihm rauszukitzeln und so weiter und wir merken, da passiert sehr viel, da ist sehr viel innere Spannung, da rumort es in ihm, da finden sehr viele Gedanken statt, auch wenn er erfährt, dass Raymond sein Bruder ist. Natürlich ist da auf der Oberfläche der Ärger über das Geld, das er nicht gekriegt hat, aber wir merken auch schon, dass die ganze Zeit dieses ist, warum wurde mir mein Bruder vorenthalten? Es ist da, das ist toll. Also er macht das wirklich, macht wirklich einen guten, guten, guten Job. Und das steht nicht nur im Drehbuch, sondern das ist einfach auch das, was der Schauspieler hinzufügt. Ja. Das ist schon gut. Und es gibt halt wirklich, also ich finde diesen Moment, wenn er feststellt, dass Raymond der Rain Man ist, ne? Dieser imaginäre Freund, den er hatte. Fuck, das ist so eine harte, also eine gute, gut emotionale Szene. Wirklich auch bewegend. So gut hergeleitet, beziehungsweise, weiß nicht, wie gut hergeleitet es ist, weil es plötzlich passiert, ne? Er macht nur den Wasserhahn an und da kommt halt weißes Wasser in die Badewanne. Und plötzlich haben wir diesen Ausbruch. Ja. Aber passiert genau im richtigen Moment im Film. Ne, und so, aber richtig hergeleitet kann man das ja gar nicht. Das ist, was der Film wirklich stark macht, ist dramaturgisch einfach, dass er diese ruhigen Momente hat, diese ruhigen Momente des Bondings und die dann hart unterbricht mit den krassen Momenten, die einfach Raymonds Zustand mit sich bringen. Hm. Ne, wir haben diesen Moment, wo Charlie sagt, ah, du kannst dich erinnern, was du mir immer gesungen hast, du kannst dich erinnern, als du weggefahren bist. Und dann kommt das heiße Wasser und Raymond rastet aus. Ja. Oder sie tanzen zusammen und es ist wirklich schön, wir haben diese wirklich romantische Szene von den beiden im Hotelzimmer und dann versucht Charlie ihn zu umarmen und Raymond kommt überhaupt nicht damit klar. Einfach so dieses laute Rausbrechen, dadurch verhindert der Film halt, dass er kitsch wird, ne? Total, ja. Und das scheint auch wirklich auf seinem Aufgabenzettel gestanden zu haben von unserem Regisseur, ne? Der ja auch das der Musik gesagt hat, nicht so viel Kitsch, den Schauspielern das auch gesagt hat und auch der Inszenierung einfach gesagt hat, ich will diesen ganzen Kitsch vermeiden. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann für sowas, weil das Thema an sich schon kitschig genug sein kann. Also es steckt im Thema schon drin, du musst dich nicht draufsetzen. Ja. Und das ist, dem Film wurde es vorgeworfen, dass er kitschig wäre, dass er schmalzig wäre. Ach nee. Von der Kritik. Ich finde, er schafft es genau durch diese Momente. Genau. Schafft er das zum Gehen. Auch durch diese Ambivalenz, die er sich hält. Ne? Wir sehen, es ist nicht so, dass Charlie der große Retter von Raymond ist. Nee. Es ist nicht so, dass Charlie der ist, weil er sein Bruder ist, viel besser weiß, was er braucht. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass Raymond am Schluss nochmal aus dem Zug guckt, um sich zu verabschieden, sondern dass Raymond halt so ist, wie Raymond ist. Und der Produzent wollte es unbedingt haben. Ja. Das ist so geil. Das ist so ein kurzer Blick hinter die Kulissen, wenn du drehst, wenn du für ein großes Studio drehst oder auch für ein kleines oder was auch immer. Aber die meisten Regisseure haben nicht das letzte Sagen darüber, wie die Schnittfassung aussieht, sondern der Produzent behält sich das oft vor. Es gibt genug Regisseure, die irgendwie es geschafft haben, das in ihre Verträge aufzunehmen, dass sie immer letztes Wort haben. Aber die meisten Regisseure kriegen nicht das letzte Wort. Und wenn der Produzent es schafft, beim dem Dreharbeiten das aus dir rauszuholen, zu sagen, komm, dreh's doch einfach, ne? Ist hier so passiert, ne? Der Produzent sagt, dreh's einfach, du musst es ja nicht mit reinschneiden. Dann weißt du ganz genau, der Produzent sitzt am Ende da und sagt, du schneidest das mit rein, ich bestimme hier. Red Flag. Genau. Und Barry Levinson hat das einzige Richtige gemacht, der sagt, ich dreh den Scheiß nicht. Ja. Ich lass einfach, ich hab diese Szene, wie sie enden soll. Mhm. Und auch ganz wichtig, ne? Das sind so kleine Sachen, die verhindern, dass etwas kitschig wird. Auch dass diese Bonding-Dinger, dass diese Bonding-Geschichten so Trivialitäten sind. Charlie Babbitt made a joke. Das ist das große Bonding-Moment, dass sie zusammen diesen Abbott und Costello Sketch gucken und dass Charlie mit dem Zahnstocher die Käseröllchen isst, genau wie sein Bruder. Das sind die großen Bonding-Momente im Kleinen, im Trivialen. Und wirklich im Kleinen und Trivialen, man kann sie auch so ein bisschen verpassen, ne? Er ist sehr subtil, was das betrifft. Naja, wenn du es schon sagst, Abbott und Costello. Abbott und Costello, dein Ding, deine Welt. Du musst eigentlich was dazu sagen. Ich habe ihn vorher nie gesehen, den Sketch. Es ist tatsächlich nie bei mir auf dem Radar gewesen. Ach krass. Abbott und Costello sind, wenn man das jetzt auch mit dem Film vergleichen möchte, sind ein typisches Comedy-Duo mit einem Straight Man und einem, der sich immer aufregt. Der Straight Man hat die Aufgabe, nie aus der Rolle zu fallen, nie laut zu werden und immer einfach stoisch sein Ding durchzuziehen. Mhm. Und der Typ, der sich immer aufregt, ist halt derjenige, der in Rage gerät. Und dadurch, durch diesen Kontrast, entsteht die Comedy. Ja. In diesem Film genauso. Du hast einen Straight Man und du hast Tom Cruise. Es ist großartig. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich so eine Verbeugung vor diesem klassischen Comic. Du, nur halt in dem Fall eher ein Dramatic-Duo. Genau. Und die Spannung entsteht halt dadurch. Und die entsteht sowohl in der Komödie als auch in der Tragödie. Ist halt eine Frage, wie man es dann spielt. Und Abbott und Costello, das, was die da als Raymond auswendig gelernt hat und gar nicht zu verstehen scheint, was nicht heißt, dass er es nicht wirklich versteht. Ne? Nach außen hin trägt er nicht unbedingt den Gag. Ja. Also er kann es nicht sein Delivery ist nicht das Beste. Sein Delivery ist nicht das Beste. Aber ich habe mir den Sketch nochmal angeschaut und es gibt wohl 20.000 Varianten davon. Ja. Weil die nie das Gleiche nochmal gespielt haben, sondern immer in Varianten hier und da. Aber sie haben es ganz oft gespielt. Ne? Aber das war eine Standardroutine von ihnen. Genau, ganz oft gespielt, auch in verschiedenen Filmen, in verschiedenen Varianten und so weiter. Und ich habe mir eine Version davon angeschaut und fand es tatsächlich ziemlich cool, weil das ein Tempo hat, also es nimmt so Tempo auf mit der Zeit, Und du verstehst am Anfang so ein bisschen die Voraussetzungen. Okay, es geht darum, wer ist der Erste beim Baseball, wer ist bei dem Second Base, wer ist im Dritten und beim Vierten oder was auch immer. Wer? Wer ist der Erste? Ja, genau. Also, und die Namen sind halt so wie die Frageworte. Who oder that und I don't know und so, irgendwas in der Richtung. Und es ist großartig, weil halt das Gespräch nur aus Missverständnissen besteht dadurch. Und es ist einfach, es ist toll. Es ist überhaupt nicht meine Art von Humor, ne? So dieses Sketch aus der Zeit. Ich gucke das Ding und ich kann absolut verstehen, warum es vom Time Magazine zum besten Sketch des 20. Jahrhunderts gewählt wurde. Das, es ist so simpel. Ja. Ja. Es ist so dumm. Ja. Und es ist so lustig. Schön, ich freue mich darüber, dass du es auch irgendwie schätzen kannst. Und es ist, man kennt, ich kenne, das Ding kannte ich auch nicht. Ich kannte es nur aus dem Film und ich wusste auch noch, dass es in dem Film irgendwie vorkommt. Aber man kennt ja diese Missverständnis-Sketche mit Namen. Ja, also das gibt's ja. Das hat wahrscheinlich, weil Leute das alle geklaut haben von Abbott und Costello. Genau. Das Ding ist einfach, das ist so die Königin darunter. Absolut. Das ist wirklich ein saugroßes, sauwitziges Ding. 5 Minuten irgendwie so um den Dreh geht's. Ja. Es gibt längere Versionen und kürzere. Es ist einfach sauwitzig. Und es ist so albern es ist, es ist großartig. Vor allem auch das Timing zwischen den beiden ist großartig. Und der Typ, der diesen Typen spielt, der sich immer wieder dann in Rage redet und Emotionen hart zeigt, der ist auch einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Es ist, ich kenne nichts von Abbott und Costello und es ist so bei mir, es gibt so eine Comedy-Lücke bei mir, was vor allem amerikanische Comedy Anfang des 20. Jahrhunderts betrifft, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Marx Brothers zum Beispiel auch. Bildungslücke bei mir einfach. Vielleicht gebe ich dir irgendwann einen Film, aber ich muss sagen, die Marx Brothers sind nicht mein großes Lieblingsduo. Trio, Quadruplo. Ich glaube, es sind 4, oder? Ja, aber wie nennt man das? Quartett. Quartett. Abbott und Costello auf jeden Fall, die werden hier zitiert. Und egal, wie man zu ihnen steht, ich kenne nichts von ihnen. Großes Comedy-Duo. Aber schaut es euch an. Es ist einfach auf YouTube, müsst ihr nur Abbott und Costello eingeben. Who's in line oder first in line? Who's first? Irgendwie sowas. Und es ist in allen Varianten. Schaut euch auch mehrere Varianten an. Es ist toll. Und es ist auch, glaube ich, das bekannteste von ihnen. Wahrscheinlich reicht es schon, wenn man Abbott und Costello eingibt. Dann findet man hauptsächlich das. Ja. Ja. Oh, schön, haben wir auch das einmal abgehakt. Ja, ganz wichtig. Also hier der große Moment vor Hollywood, die Reminiszenz an klassische Erzählung bzw. klassische Komik macht und voll trifft. Wusstest du, dass Dustin Hoffman total unsicher war die ganze Zeit? Es ist eine spezielle Rolle, muss man sagen. Ja. Ne? Und dann kann ich verstehen, dass man als Schauspieler die ganze Zeit denkt, mache ich das richtig? Ist das okay? Stimmt das mit dem? Aber Dustin Hoffman ist einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, nö, das ist scheiße, was ich hier mache. Wir machen das nochmal. Hat er nicht auch irgendwann mal, wollte er nicht das Handtuch werfen? Hat er nicht zu Barry Levinson gesagt, ey, es geht nicht mehr, es ist too much, irgendjemand anderen. Der Regisseur hat später in Interviews gesagt, nein, der wollte nie aufhören. Dustin Hoffman selbst hat gesagt, ich wollte aufhören. Ja. Und irgendwie so eine Zeit lang, it was the most miserable time of my life. Mhm, das Schlimmste, das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Und hat tatsächlich ungefähr 2 Wochen an Material, was sie gedreht haben, hat er einfach gesagt, das müssen wir nochmal drehen. Ich war nicht drin. Ja. Ich war nicht richtig in der Rolle. Und Gott sei Dank war der Regisseur gut genug, das auch aufzunehmen und die Produktion fein genug damit, dass sie es nochmal drehen, weil es anscheinend echt geholfen hat. Er hat irgendwann mal am Ende der 2. Woche, meinte er, machte es Klick. He clicked in. Ja. Und er verstand plötzlich, wie die Rolle sein muss und seitdem hat das funktioniert. Und alles andere davor muss wohl wirklich Garbage für ihn gewesen sein. Wie schlimm das wirklich war, können wir nicht beurteilen. Was wirklich wichtig ist für den Film, dass er das konsistent spielt. Ja. Und dass es nie zur Travestie wird. Ja. Es gibt keinen Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird es zu viel, jetzt ist er eine Karikatur von jemandem mit einer Beeinträchtigung oder mit einer geistigen Behinderung oder mit einer Störung auf dem Spektrum. Es bleibt immer drunter. Und das ist eine große Herausforderung und das ist eine Herausforderung, die den vielen Nachahmern, nach diesem Film gab es nämlich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Filme, die gesagt haben, okay, und jetzt machen wir behindert. Mhm, genau. Die sehr vielen Nachahmern nicht gelungen ist. Ja. Und irgendwie, wie war das, die Oscars dann, ne? Danach in Folge irgendwie mehr als 50% der Oscars, die in den nächsten Jahren gemacht wurden für Leute vergeben, die Menschen mit Behinderungen spielen. Ja. Das 100% davon, ohne selbst eine Behinderung zu haben. Ja, genau. Das war eben das große große Klischee der Oscar-Verleihung, ganz viele Jahre, dass man gesagt hat, ja, wenn du einen Oscar willst, dann musst du halt jemanden spielen, der eine Behinderung hat. Und Dustin Hoffman ist schuld daran, weil er es wahrscheinlich einfach zu gut gemacht hat und weil er spielt eine Oscar-reife Performance. Ja, um das mal, also wir können ja mal Dustin Hoffman auch ein bisschen, weil wir haben jetzt vorhin über Charlie geredet, aber nicht so richtig über Dustin Hoffman. Ich finde, er macht wirklich, wirklich einen Höllenjob. Und das sagen immer alle und so, und dann will man vielleicht auch dagegen gehen und sagen, ja Mensch, ach komm, Mensch mit Behinderungen zu spielen, muss sich in Klischees flüchten. Aber das macht er eben nicht. Nein. Und das finde ich toll. Er nimmt die Rolle 100% ernst. Ja. Und das ist wirklich, wirklich wichtig dafür, und er macht das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Er schafft es vor allem, dieses Introspektive im Kleinen zu spielen. Ne? Ja. Er muss keine großen Ticks zeigen, er muss keine großen Gesten zeigen oder so, sondern es reicht auch, wenn er einfach diesen spezifischen Blick hat und diese spezifische Weltabgewandtheit, wo man sich die ganze Zeit fragen kann, was geht gerade in seinem Kopf vor, was passiert da gerade. Ja. Und die spielt er einfach mit einer inneren Spannung und mit einer Stärke. Es gibt das Paralleluniversum, wo Dustin Hoffman in Charlie gespielt hätte und Bill Murray die Rolle dieses Autisten, dieses Savants. Ah, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Bill Murray kann ich mir nicht vorstellen in der Rolle, muss ich sagen. Der hat immer so eine komödiantische Überhöhung seiner Rollen, die ich dafür problematisch finde. Aber also die Frage ist, ob er das auch gemacht hätte so oder wie er es gemacht hätte. Aber Es hätte Bill Murrays Truman Show Moment sein können, wo alle drauf gucken und sagen, oh, der Mann kann auch ernste Rollen spielen. Und weil er das nicht spielen durfte, war er dann auch in den 90ern für die Komödien reserviert. Ja. Weil, es waren auch Jack Nicholson und Robert De Niro vorgesehen für Raymond. Also die haben auch abgelehnt. Ja, Mel Gibson war, glaube ich, auch irgendwann mal im Gespräch. Okay. Aber wir haben hier Dustin Hoffman vor uns. Also dass der das Ding so rockt, das war jetzt, glaube ich, auch nicht damals nicht unbedingt selbstverständlich. Und vielleicht würden wir auch in einer anderen Welt drüber sagen, ach, Dustin Hoffman, das ist doch der in Tutsi in Frauenkleidern rumgelaufen ist. Ja, sagen wir ja auch in dieser Welt. Dustin Hoffman war schon, er hatte Ende der 70er auch Kramer gegen Kramer gespielt, also er konnte Drama. Ja. Man wusste, dass er Drama kann. Und er hat sich extrem lange darauf vorbereitet. Ja. Er hat wirklich sich sehr tief in die Sache reinbegeben. Er wollte wirklich alles rausholen, was ihm irgendwie möglich war, und hat, ich glaube, ein Jahr lang oder sowas hat er sich mit Leuten getroffen, gerade Kim Peake und Joseph Sullivan, Peter Guthrie. Es gab da Savant-Zwillinge, deren Namen mir jetzt gerade leider nicht einfallen, mit denen er sich getroffen hat. Also einfach viele, viele Leute, um zu beobachten und zu gucken und sich zu unterhalten. Und hat viel tatsächlich zugehört, was viele andere Filme, gerade auch über Autismus, nicht so gut gemacht haben. Gerade dieses Oscar-Baity am Behinderte spielen danach, das wirkt auch, also falsch ist so der falsche Begriff, weil was ist falsch und was ist echt, aber es überzeugt mich nicht. Mhm. Ich sehe das ganz oft und denke, oh, das ist kitschig, oh, das ist drüber, oh, das ist eine Mockery, ohne dass es eine Mockery sein soll. Ne? Mit den besten Intentionen geht ein Schauspieler daran und sagt, ich spiele jetzt die Rolle meines Lebens und dann wirkt es, als würde er einen Zirkus aufführen. Ja. Und das Krasse ist ja hier, die Kamera ist oft ganz nah dran an Raymond. Wir haben ganz oft diese Nahaufnahmen vom Gesicht und ganz oft einfach diesen Blick auf ihn und seinen Nichtblick, ne? Ja. Also sein in sich gekehrt, sein mit sich beschäftigt sein oder mit seinen eigenen Gedanken. Ja. Und diese, es ist jetzt auch so diese Gegensätze von der Nähe, die wir zu ihm haben, einfach, dass wir so nah dran sind. Mhm. Und dann diese extreme Ferne, die er von uns zu haben scheint, dadurch, dass er so in sich selbst gekehrt ist. Ja. Nein, es ist schon auf jeden Fall eine große Leistung, die dann ja auch Oscar prämiert wurde. Genau. Und doch finde ich, dass Tom Cruise kriegt vielleicht ein bisschen zu wenig Ehre ab für diese Performance. Vielleicht, weiß ich nicht, aber es gab auch genug, ich habe ja auch ein paar Podcasts quer gehört, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie andere darüber denken. Ja. Und da gab es auch einfach Podcasts dabei, die gesagt haben, ja, Tom Cruise viel besser als Dustin Hoffman. Also es ist so ein bisschen geteilt. Und ich würde einfach beiden die Hand reichen und sagen, ihr habt das großartig gemacht. Nur will ich Tom Cruise nicht die Hand reichen. Aber ich finde, bei Tom Cruise ist es halt überraschender. Weil Tom Cruise hat danach und davor jetzt nichts gespielt, wo man sagen würde, oh, das ist eine krasse Charakterrolle. Mm. Vielleicht ein Magnolia nochmal. Da war, fand ich ihn auch sehr extrem überzeugend. Ja, das stimmt. Aber ansonsten halt wirklich auch so diese Klischee-Rollen und diese gut aussehenden Rollen und diese Action-Rollen. Action- und Rom-Com-Rollen und so. Mhm. Und bei Dustin Hoffmann nimmt man es irgendwie so hin, und wir reden halt einfach auch seit 30 Jahren drüber, dass das eine der großen Schauspielleistungen in der Geschichte des Kinos war, des amerikanischen Kinos. Dustin Hoffmann hat selbst die größte Herausforderung darin identifiziert, dass er keinen Blickkontakt herstellen konnte. Ja. Und das ist, ich gebe mir natürlich vollkommen recht, der Gedanke dahinter ist ja, dass du Kontakt zum Publikum und Kontakt zu deinen Spielpartnern immer über Blickkontakt herstellst. Und auch wenn du nicht die vierte Wand brichst und dem Publikum direkt anschaust. Sei denn, du bist ein Regisseur, der sowas gerne macht. Das gibt's ja auch. Ja, genau. Aber trotzdem, die Kamera guckt ja dir in die Augen. Ja. Und wenn Dustin Hoffman die ganze Zeit wegguckt, wie soll der Kontakt sich herstellen? Ja. Und das Problem hat Dustin Hoffman gleich als erstes identifiziert und hat echt große Schwierigkeiten gehabt damit, wie mache ich das? Und ich weiß immer noch nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es sehr gut gemacht. Er hat eine krasse Präsenz. Er hat es echt geschafft. Ja. Wie finden wir denn die anderen Darstellungen? Bist du überzeugt von Susanna? Nicht so richtig. Also ja, als Figur, die der Meinung ist, es besser zu wissen und zu sagen, ja, Alter, das geht so nicht, wie du das machst, und ich hau jetzt ab, fand ich tatsächlich auch gut, hat eine eigene Agenda irgendwie auch, aber irgendwie bleibt sie trotzdem als Funktionsobjekt übrig irgendwie. Ich musste am Anfang den Film pausieren und einmal gucken, ob sie wirklich Italienerin ist, weil ich das Gefühl hatte, sie spielt den Akzent. Nein, sie hat ihn nicht gespielt. Sie ist Italienerin. Valeria Golino, ich finde, sie spielt, sie ist halt so ein typische weibliche Nebenfigur aus dem 80er-Jahre-Film, ne? Ja, so ein bisschen. Also ich klopfe da natürlich immer ab auf eigene Agenda und was wollen die und wie spielen die das und wie viel kriegen sie an Unterbau, an eigenem Unterbau, was sie, an eigenem Leben, ne? Und irgendwie sie kriegt kein eigenes Leben. Nee, sie ist, und das ist so ein bisschen, naja, gut, okay. Ich finde, sie kriegt diesen einen schönen Moment mit Ray. Ja, aber der ist auch eine Funktion. Absolut. Und sie kommt auch genau in dem Moment wieder in den Film hinein, wo wir gesagt bekommen sollen, gib doch Charlie eine zweite Chance. Ja, absolut. Also es ist so, ja, okay. Ich finde sie ja diesen einen schönen Moment, wo ich sage, ey, warum machen Menschen das in Filmen, dass sie sich auf die nasse Haut Kleidung werfen und dann aus einer Wohnung stürmen? Ich finde, das triggert mich. Das macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, ob man das diagnostizieren kann, ob das irgendwas aus dem Spektrum ist. Aber wenn eine Person aus der Dusche geht und sich schnell Kleidung überwirft und ich denke, ey, trockne dich richtig ab. Keine Zeit, der Film muss weitergehen. Fertig. Aber es ist ein schöner, dynamischer Moment. Mhm. Und ich finde es gut, dass sie Tom Cruise stehen lässt. Jeder sollte im Leben einmal Tom Cruise stehen lassen, wenn er sich wie ein Arsch verhält. Auf jeden Fall. Ich fand tatsächlich, ganz kleine Rolle, Ralph Seymour, der den Lenny spielt am Anfang, der so total gestresst wird, der Mitarbeiter von Charlie, der am Anfang da sitzt und die ganze Zeit telefoniert, während dieser Laden zusammenstürzt und Charlie offensichtlich einfach nur Bullshit erzählt und dann seine Mitarbeiter zwingt, auch Bullshit zu erzählen. Mhm. Und dieser Lenny, der komplett gestresst wirkt und einfach nur den Shit umsetzen muss. Ja. Fantastisch. Ganz kleine Rolle, ganz großartige Rolle. Ja. Übrigens, wo wir gerade beim Anfang sind, du siehst am Anfang die smogbelastete Stadt. Ja. Wahnsinn, Ende der 80er, so eine krasse smogbelastete Stadt zu sehen, und er dann mit seinen Autos sagt, ja, was soll denn das? Meine paar Autos machen doch auch nichts besser oder schlechter. Was soll das? Und die Stadt sieht übrigens komplett anders aus inzwischen. Also was den Smog betrifft, haben sie es echt in den Griff gekriegt. Der Film ist am Anfang so 80s, ne? Ja, dann haben wir diesen Song, der läuft. Mhm. Hey ja, hey ja. Und dann haben wir natürlich einen 80er-Jahre-Juppie. Tom Cruise spielt einfach Tom Cruise. Ja, total. Typische 80er-Jahre Juppie-Figur mit Sonnenbrille, arroganter Schnösel. Ja. Es schreit alles so 80s. Man erwartet auch nichts anderes von ihm, muss man sagen. Ja. Und ich hab so eine gewisse Nostalgie für diese Momente, weil ich glaube, als ich ein Kind war, fand ich das irgendwie anziehend. Ja, ne? Ich auch. Diese 80er, dieses 80er-Jahre-Schick, das war so das erste, meine erste Konfrontation mit Luxus. Mhm. Und als Kind ist Luxus so ein krasser Sehnsuchtsort und man findet total. Das irgendwie geil. Ja. Und deswegen kann ich dem sehr viel abgewinnen, diesem 80er-Jahre-Schick, was heute komplett dated ist, und kein Mensch, der viel Geld hat, würde heute so rumlaufen. Oh, übrigens auch ganz problematisch, wo wir gerade bei rumlaufen und anziehen sind. Ja. Wenn sie ins Casino gehen und sich die Anzüge anziehen, Welcher Schneider hat den Anzug von Dustin Hoffman angepasst? Es ist so krass. Es ist richtig scheiße. Es ist richtig ätzend, weil es ist so eindeutig. Ich bin so froh, dass du es auch bemerkt hast. Ich habe keine Ahnung von Mode und ich habe es bemerkt. Schön, weil ich habe auch echt da gesessen und habe gesagt, what the fuck, die waren extra beim Schneider und dann ist der Anzug immer noch zu groß. Was ist da los? Das Schlimme ist, weil das ist der Moment, wo ich komplett rausgerissen werde, weil ich die Absicht der Filmschaffenden sehe. Ja. Weil sie ihn einfach in einen zu großen Anzug stecken, damit er wie der wirkt, der verloren ist. Mhm. Das ist totaler Bullshit, weil wir wissen doch, sie waren gerade beim Schneider, sie haben sich schicke Anzüge gemacht. Ja. Sie müssen passende Anzüge haben. Mhm. Und wenn sie das nicht haben, dann erkenne ich was anderes dahinter, nämlich filmisches Werkzeug, um zu sagen, und hier haben wir unseren Autisten, der in der Welt nicht klarkommt und deswegen einen Anzug anhat, der ihm nicht passt. Ja. Ich finde es richtig schrecklich. Ganz schlimme Szene. Ja. Das reißt mich komplett raus und ich denke, ihr Wichser. Ja, sehr gut. Okay, danke. Aber ansonsten, genau, es schreit so viel in diesem Film 80er. Die Casino-Szene ist natürlich auch voll 80er. Sie sitzen im Casino und rauchen. Sowieso. Sie sitzen morgens beim Frühstück im Café und rauchen. Es ist so geil. Ich bin total glücklich darüber. Was ist eigentlich mit dieser Prostituierten da? Ja. Also der Sexworkerin, wenn man das... Was ist so? Das ist auch voll 80s. Das ist voll 80s und irgendwo habe ich gelesen, dass die Drehbuchautoren das so gedacht haben, dass das eigentlich eine Mitarbeiterin des Casinos ist, um Spionage, also um zu gucken, wie ist die Stimmung, was sind das für Leute, machen die da irgendwas Illegales. Yeah. Und er erzählt ihr ja auch, dass sie Karten zählen und daraufhin kommen dann die Leute und sagen, raus hier. Ja, aber die haben vorher schon geguckt. Also, dass die nicht mehr in den Blackjack-Tisch kommen, das ist klar. Ja. Sie machen es auch wirklich auffällig. Wenn man sich die Videos anschaut von den richtigen Kartenzählern, weiß man, wie man es machen muss, um nicht so aufzufallen. Ja. Und warum spielen sie nur in einem Casino? Die sind so dumm. Ja, wirklich. Naja, er wollte das schnelle Geld. Sie ist halt auch irgendwie ein Tool. Ja. Ich kann es in dem Moment verzeihen, weil sie ein Tool ist für zwei sehr emotionale Momente. Einmal dieses Bonding zwischen Charlie und Raymond, wenn sie tanzen üben. Und zum Zweiten für diesen Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt wird Raymonds Welt noch ein Stück mehr geöffnet, wenn er mit Susanna alleine ist. Ja. Ja, und überhaupt, um dem Zuschauer irgendwie in den Kopf zu pflanzen, dass das ja auch noch ein Thema von Autismus sein kann. Nämlich dieses, ich kann nicht so Kontakte herstellen zum anderen Geschlecht oder habe diese Zwischenmenschlichkeit, die wir als Beziehungen haben, so in der Form nicht wahrnehmen oder sowas. Aber auch wieder muss nicht sein, ne? Es gibt auch Autisten, Autisten oder Menschen auf dem Spektrum, die einfach Beziehungen leben. Und aber das ist der Moment, wo ich sozusagen die Absicht des Filmemachers, wo du gerade von Werkzeug geredet hast, ne, sehe. Wo ich dann merke, okay, die triggern das jetzt, damit da noch ein bisschen Emotionalität reinkommt, weil Zuschauer hat immer irgendwie Mitgefühl mit Menschen, die das nicht so haben können wie sie selbst. Und Wir haben den Film jetzt wirklich viel gelobt. Wir können ruhig noch mal einmal draufhauen, dass der Film natürlich ein Industrieprodukt ist. Es ist ein Hollywood-Drama, der einen Emotionen kitzeln will und das sehr gekonnt macht und dabei sehr effizient ist. Ja. Aber er benutzt natürlich die Werkzeuge eines Hollywood-Dramas und dazu gehören auch Klischees und Stereotype. Und dazu gehört sowas wie zum Beispiel den Autisten in einen Anzug zu stecken, der nicht passt. Obwohl sie beide beim selben Schneider waren und es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund außerhalb der Metaebene. Ja, genau. Und da gibt es noch mehr dieser Momente, wo wir merken, das sind jetzt irgendwie Werkzeuge, die eine bestimmte emotionale Involviertheit erzeugen sollen. Und der Film hat, also man kann es nicht ganz wegdiskutieren, ne? Auch wenn der Film das nicht sagt, dass das jetzt, dass Autismus immer genau so aussieht oder so, aber dadurch, dass er keinerlei Diversität zeigt, haben wir halt den Effekt, auf den wir wenigstens noch einmal eingehen müssen, dass das bedeutet hat, dass viele Menschen im Erfolge des Films gedacht haben, so sieht Autismus also aus. Autismus. Und darüber habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Ich habe auch mit meiner Freundin diskutiert, die dann meinte, vielleicht ist die Lösung, einfach mehr Menschen zu zeigen. Ja, genau. Und da hatte ich genau dieselbe Antwort, wie bei dem, das betont werden sollte, es ist einer. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, dass das dann so ein didaktisches Moment reinbringt, was eventuell dem Film auch schaden kann als Werk. Kommt drauf an, wie man es macht. Ich glaube, dass man es clever machen kann. Man kann es wahrscheinlich machen, aber zum einen, also wir wissen die Historie dieses Films und die Rezeption dieses Films. Dieser Film ist dafür verantwortlich, verantwortlich, dass sehr viele Klischees über Autismus im Umlauf waren. Ja, und dass man das da als High Functioning formuliert hat. Ja. Das ist nicht High Functioning. Nein. Aber das liegt auch daran, dass damals High Functioning anders einsortiert wurde. Yeah. Ne? Der Asperger-Autismus, den wir heute kennen in der Form, der wurde damals nicht in der Richtung überhaupt angewendet. Und dadurch, dass wir das Spektrum geöffnet haben, haben wir halt ein anderes Verständnis dafür. Insofern kann ich ihm das auch nur halb anlasten. Ne? Das Ding ist halt wirklich, dass auch ganz viel in der Rezeption entstanden ist. Ne? Die Leute haben den Film gesehen, die Leute haben noch nie von Autismus gehört. Mhm. Und es ist erstmal geil, dass es einen Film gibt, der erzählt, es gibt sowas wie Autismus und das kann eine Form davon sein. Ja. Und diese Generalisierung, die kann in einem Film stattfinden. Und dann ist die Frage, wann findet diese Generalisierung statt? Wie unterscheidet sich ein Film, der generalisiert und sagt, so wie diese Person, die ich jetzt zeige, sind alle Autisten? Ja. Wie unterscheidet er sich von einem Film, der sagt, das ist nur ein Autisten, der ich euch zeige? Ja. Und ich weiß die Antwort ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, es findet, glaube ich, ganz viel auf einer Gefühlsebene statt und auf einer Wahrnehmungsebene von mir. Und ich hatte dieses Gefühl und diese Wahrnehmung bei diesem Film nicht. Und jetzt könnte ich dir irgendeinen anderen Film nennen wahrscheinlich, wo ein Mensch mit Behinderung dargestellt wird. Und ich würde sagen, der wird so dargestellt, als ob alle Menschen mit Behinderung so wären. Und ich könnte es nicht wirklich greifbar machen. Ich könnte nicht sagen, und das liegt an dem Punkt, an dem Punkt und an dem Punkt. Bedeutet aber auch, dass du genau ein Zuschauer bist. Und wenn wir einen Zuschauer kennen, kennen wir genau einen Zuschauer. Genau das. Und dann haben wir halt das Problem, dass jeder das anders wahrnimmt. Ne? Ja. Und dann hat jeder eine andere Einsortierung. Und offensichtlich hat das eine ganze Generation an Leuten nämlich so einsortiert, dass man sagt, das ist eine Generalisierung. Und ich verstehe das jetzt als Autismus generell. Was auch ein bisschen problematisch ist, was vielleicht auch nicht anlastbar ist oder was auch immer, aber für mich so ein bisschen ein Ding ist, der Film thematisiert auch kaum das Potenzial, dass autistische Menschen ein unabhängiges eigenes Leben führen können. Der Film setzt sich so stark auf diesen Begriff Autismus, dass dieses viel Wesentlichere für Raymonds Wesen, nämlich das Savant-Sein, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ja. Und Raymond ist Autist und ist Savant. Ja. Aber das Savant-Sein ist viel wesentlicher, weil das die viel größere sowohl Einschränkung als auch Begabung mit sich bringt. Ja. Weil das greift viel tiefer in sein Wesen hinein, dieses Savant-Sein, als dieses Autist-Sein. Und ich meine, es gibt Überschneidungen in der Ausgestaltung. Ne? Ja. Also es gibt Menschen mit Autismus, die die gleichen sozialen Probleme haben wie Menschen mit dem Savant-Syndrom. Ne? Ja. Also, und dann gucke ich aber auch nochmal auf die Geschichte der letzten 30 Jahre und Autismus kommt nicht oft vor im Film oder im Fernsehen. Ja. Hast du ein Gegenbeispiel, wo du sagen würdest, oh, da ist Autismus ein bisschen klischeefreier dargestellt? Es gab zum Beispiel, es gab diese Serie auf Netflix. Atypical? Genau, Atypical. Ist das besser? Nee. Danke, würde ich nämlich auch sagen. Es ist nicht besser. Nein. Ja, das ist ein bisschen das Ding. Es ist moderner, aber es ist nicht besser. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Atypical ist vielleicht generalisierender, allein schon deswegen, weil aus der Perspektive des Autisten erzählt wird. Ich weiß nicht, wirkt es generalisierender, liegt, weil allein dadurch wird uns mehr gesagt, so ist es. Aber ich weiß es nicht genau. Und ansonsten, gibt es positive Beispiele? Fällt dir irgendwas ein? Nee, eigentlich nicht. Das ist ein bisschen das Ding. Aber ich habe jetzt auch nicht alle Filme geguckt mit dem Thema, ne? Also ich müsste dann auch einfach suchen und mir alles anschauen und überlegen. Aber naja, also was ich wichtig fand eben, dass dieser Film dummerweise die Entscheidung aufmacht, Heim oder Bruder und sehr stark sagt, es gibt keine Graustufen dazwischen. Es ist jetzt hier unser großes Entscheidungsding. Es gibt keine Menschen mit Autismus, die ohne Heim... Sagt er das? Weiß ich nicht genau. Bei Raymond ist es die große Entscheidung. Bei Raymond scheint es ja auch die große Entscheidung zu sein. Ja, aber es gibt halt keinen Ausblick in eine andere Welt, die vielleicht noch auch existiert daraus. Aber erzählst du daneben noch einen zweiten Autisten? Machst du das? Machst du dann den Film nicht zu voll? Er war in einem Gebäude, wo ganz viele Menschen mit Autismus und auch, die werden am Anfang auch sehr seltsam dargestellt teilweise, muss ich sagen. Ja, dieser Besuch in der Psychiatrie oder was das ist. Am Anfang die Figuren, die sind sehr, das ist ein Varieté, habe ich das Gefühl, was sie da aufmachen. Und das ist auch nicht so gut. Ja. Und da hätten sie vielleicht was zeigen können. Ganz am Anfang, wenigstens mit ein, zwei Sätzen, weil da sind ja die Leute. Du kannst es ja zeigen. Na, sie zeigen da ja verschiedene Krankheits- und Störungsbilder. Ne? Also sie zeigen einfach Menschen, die aus welchem Grund auch immer da in Obhut sind. Ja. Und aber danach konzentriert er sich halt auf Raymond. Wir sehen, wie Raymond da lebt. Ja. Und wir haben das Gefühl, der lebt da gut. Ja, ja, ja. Der hat Leute, die sich um ihn kümmern. Ja. Der hat scheint auch ja auch irgendwie eine Form von finanzielle Unterstützung vom Vater. Ja, oder viel Geld. Nee, der scheint ja auch irgendeine Form von Autonomie da zu haben. Ne? Er hat Sachen, für die er sich interessiert, Sachen, die er kennt, die er sammelt und so weiter. Das heißt, es gibt irgendwie, er führt da ein lebenswertes Leben. Ja, ja. Und wir wissen, dass ich würde Raymond nicht Charlie anvertrauen wollen. Nee, ja, absolut nicht. Den ganzen Film über denke ich das, bis zum Ende. Und am Schluss wissen wir, dass, also ich sehe das Ende, denke, ja, das ist die richtige Entscheidung. Ja. Und aber die Frage, ob Raymond zurück dahin geht, wo er lebt, wo er seit 20 Jahren lebt und wo er glücklich ist, ja, oder ob er zu Charlie zieht, das ist gar nicht die wesentliche Frage für den Film dann, sondern die wesentliche Frage ist halt, ob Raymond und Charlie irgendwie eine Verbindung gefunden haben. Und das haben sie. Ja. Und die Verbindung ist auch nicht nur einseitig. Es ist nicht nur so, dass Charlie sich verändert hat, sondern es gibt auch irgendeinen Link. Und so wie Raymond halt ist, in dieser speziellen Variante, gibt es auch irgendwie einen Link zwischen Raymond und Charlie. Ja. Einfach, dass er sagt, Charlie hat einen Witz gemacht, dass sie zusammen was geguckt haben. Mhm. Dass er auch am Schluss, wenn ihm die Frage gestellt wird, sagt, ja, ich will ins Heim und ja, ich will auch mit Charlie leben. Und eigentlich hätte ich am liebsten, dass Charlie mit mir zusammen da leben würde. Ja, und, ja, ja. Da gibt es irgendeine Art von Verbindung. Und deswegen ist es einfach die Frage, diese Frage, ob er bei Charlie lebt. Ich finde, die stellt sich auch nie so wirklich. Also der Film stellt die auch eigentlich nicht. Es gibt nicht den Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt geht es irgendwie in die Richtung, dass es besser wäre, wenn Raymond bei Charlie wäre. Und dafür ist man auch nicht. Da fiebert man nicht mit bei dieser Frage, weil die Frage einfach geklärt ist, weil die Frage einfach klar ist. Weiß ich nicht, ob die so klar ist, weil die unsere Hauptfigur ja dafür kämpft, ne, für dieses Sorgerecht. Und am Anfang aus Geldnot, aber dann ja durchaus aus anderen Gründen. Aber dafür, da hat der Film dann doch genug Distanz, finde ich, zu der Hauptfigur. Okay, ja, vielleicht. Aber zumindest denkt mal drüber nach. Und das ist ja auch vielleicht durchaus wichtig. Ja, Oscar, ne? Beste Regie. Bester Hauptdarsteller. Kennst du die Geschichte hinter der Oscar-Verleihung, die da in diesem Jahr stattgefunden hat? Es war das erste Mal, dass sie gesagt haben, and the Oscar goes to. Genau, und nicht mehr Winner ist. Aber die eigentliche Geschichte dahinter ist viel schrecklicher, aber ich werde sie euch nicht komplett erzählen. Ich sage nur so viel, es gab einen Regisseur und Host für diesen Abend, der eine Musiknummer nach der anderen gemacht hat und das wurde immer fremdschämender und immer schlimmer und immer schlimmer. Schaut euch die Oscarverleihung 89. Die 61. Es ist großartig. Es ist richtig, richtig hart. Oh, du hast das Ding echt geguckt? Ja, ich habe mir den Anfang angeschaut, ich habe mir nicht alles angeschaut, aber es gibt, sie haben eine Schauspielerin reingeholt, die Cinderella spielen sollte, nee, Schneewittchen spielen sollte, die auch nach ihrem Auftritt sofort abgehauen ist, weil sie gewusst hat, Scheiße. Oh Gott, was ist das hier? Und dann wurden sie auch noch verklagt von Disney, weil sie einfach Schneewittchen genommen haben als Figur und im schlechtesten Licht dargestellt haben, wie man es konnte. Und das ist absolute Katastrophe. Shit. Das war das Jahr, in dem sie angefangen haben, den Produzenten und den Hosts auch Geld zu geben, weil vorher war es honorary. Da hast du es nur gemacht, weil du die Ehre hattest, das präsentieren zu dürfen. Also ich finde, wenn man über die Liste guckt von den Dingern, die nominiert waren, da runzelt man doch ein paar Mal die Stirn. Ich liebe einen Fisch namens Wanda. Der war aber nominiert für beste Regie? Ich seltsam. Why? Bisschen, ja. Tom Hanks in Big war nominiert für den besten Hauptdarsteller. What? Kevin Klein hat doch den Oscar auch gewonnen, Kevin Klein oder? Hat gewonnen für einen Fisch namens Wanda. Also ich liebe Kevin Klein. Natürlich. Aber er hat gegen River Phoenix gewonnen. Okay. Ja, also über Oscar-Entscheidungen können wir uns auch mehrere Episoden lang unterhalten. Aber ich finde, die Oscars sind in den letzten Jahren viel, viel, viel, und ich muss jetzt noch sehr viele Feels sagen, besser geworden, als sie es davor waren. Das muss man schon sagen, ja. Also zum einen, das immer noch zu wenig, aber die sind deutlich diverser geworden. Ja, in den letzten 4-5 Jahren oder so. Ja, vielleicht ein bisschen mehr sogar. 5-10. Ja. Aber nicht nur diverser, sie sind auch weniger Oscar-baitiger geworden. Die Oscar-Bait-Filme gewinnen nicht mehr. Und das hatten wir, und das ist, glaube ich, auch ganz groß die Schuld von Rainman, dass es auch so dieses Oscar-Bait-Zeitalter eingeläutet hat. Ja. Und eine Zeit lang war es klar, du spielst einen historischen Film mit einer behinderten Hauptfigur, die nicht von einem Behinderten gespielt wird, auf keinen Fall. Und der Drehbuchautor soll auch sehr weiß sein, bitte. Das ist wirklich besser geworden. Und es gab so, wir hatten wirklich, also wir gucken ja immer so nostalgisch zurück, aber wir hatten einige wirklich schlimme Kinojahrzehnte, was großes amerikanisches Mainstream-Kino betrifft, in der Zeit von 1988 bis 2000 vielleicht. Ja. Tja. Und wir können froh sein, dass diese Zeiten vorbei sind und jetzt wieder so ein bisschen andere Sachen hat. Zeug mit ein bisschen mehr Substanz bei den Oscars eine Chance hat. Ja. Ich finde, dass Hans Zimmer den Oscar nicht gewonnen. Das finde ich eine Sauerei. Naja, er hat ihn später bekommen. Er hat ihn später oft genug. Alles gut, alles gut. Ich fand es schön, dass Barry Morrow seinen Oscar an Kim Peek weitergegeben hat. Ne? Ja. Kim Peek, der ja die Vorlage oder das Vorbild für diese Figur war, hat den Oscar bekommen und hat dann mit dem Oscar Roadtours gemacht. Also ist wirklich überall in der Gegend hat jedem den Oscar gezeigt. Ja. Alle wollten ihn anfassen. Also das ist der meistgeliebte Oscar der Oscar-Geschichte, weil alle ihn einmal irgendwie so umarmt haben, geknutscht haben und weil alle ihn so toll fanden und Kim Peek den überall in der Gegend rumgezeigt hat. Und ja, überall, wo er eingeladen wurde, wirklich hingefahren ist und da sein Können, sein Gedächtnisleistungen einfach gezeigt hat und sich mit den Leuten unterhalten hat und so. Und das Interessante ist, dass er zwar sehr viel mehr an Selbstbewusstsein gewonnen hat und auch viel mehr mit den Leuten agiert hat, ja, man aber ganz stark gemerkt hat, dass er genau das, was du am Anfang, um den großen Bogen zu spannen, hatte, nämlich sich ganz bestimmte Sätze zusammengenommen hat, um sozial zu bestehen. Ja. Man hört immer wieder den Satz von ihm in so Verabschiedungen: Du bist ein ganz großartiger Mensch, vielen Dank, dass du das machst. Ja. Um Leuten zu sagen, das ist toll. Und es ist immer der gleiche Satz im Grunde. Ja. Er hat das Repertoire sich zusammengeschustert. Strategien. Und es ist schön zu sehen, dass man das kann damit. Dass man, auch wenn der Kopf auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, man über Strategien diese Kommunikation zusammenschustern kann. Ja. Und auch das funktioniert. Und da haben dann Menschen, die das so machen, auch sehr viel gemeinsam mit dem Hollywood-Kino, das ja auch so Strategien hinlegen. Und die Strategien funktionieren. Der Film hat 354 Millionen, irgendwas zwischen 300 und 500 Millionen eingespielt. Also der war der erfolgreichste Film für MGM zu der Zeit. Also er hat mehr eingespielt als alle anderen Filme vorher. Ja. Also für MGM. Ja, also total krass. Also ein riesiger Erfolg. Und ja, die Hollywood-Strategien, wir haben es jetzt selbst festgestellt beim Sehen, dass immer die Frage auch so ein bisschen mitschwingt, wie, was ist vielleicht problematisch, was ist Klischee und was ist Stereotyp. Mhm. Und ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt auch so ein bisschen so ambivalent auseinandergenommen. Das hat dieser Film einfach, dass es diese Ambivalenz gibt. Ich finde, der macht sehr vieles richtig, was so die Darstellung von dieser Person betrifft. Ja, dieser einzelnen Person. Er schafft es, Generalisierungen so weit es geht zu vermeiden, aber er arbeitet auch mit Klischees und ist in diesen Klischees halt auch und mit Stereotypen und ist darin halt auch wirklich so ein Hollywood-Drama, das sich halt emotional kitzeln will. Genau, ja. Und irgendwie halbwegs gut gealtert, würdest du sagen? Ja. Halbwegs gut gealtert und es gibt aber auch andere Beispiele, ne? Es gibt auch andere Beispiele und da kommen wir endlich mit einer guten Überleitung, die wir sonst nie haben. Wir einfach nur sagen, wir haben keine Kraft mehr, wir gehen jetzt zu unserer Top 3. Spiel schon den fucking Jingle. Okay. Unsere Top 3. Ah, da sind wir in einer Top 3. Du hast gesagt, Top 3 gut gealtert, schlecht gealtert. Erwartest du zwei Listen von mir? Nein, nein, nein. Damn it, ich habe zwei Listen gemacht. Du hast zwei Listen gemacht? Okay, dann habe ich jetzt auch zwei Listen einfach. Mal gucken. Kriege ich das zusammen? Bestimmt. Aber ich bin mit meiner gut gealtert Liste gar nicht so glücklich. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht so... Ich habe wie immer noch keine Sachen verteilt. Ich habe für meine schlecht... Wir fangen mit schlecht an. Lass uns mit schlecht anfangen. Und okay. Und ich würde auf Platz 3, ich muss einmal kurz was umstellen, Breakfast at Tiffany's, tut mir leid, den hast du mir gegeben. Ich habe ihn auf Platz 1. Oh, okay. Also Breakfast at Tiffany's ist wirklich ein toller, toller Film, aber es gibt einfach diesen einen fucking Nachbarn, den sie so rassistisch hart mit einem Weißen besetzt haben, der aber ein asiatischstämmiger Mensch sein soll. Also ganz schlimm dargestellt. Und damit haben wir einen riesigen Bogen geschlagen zu Rain Man. Dieser asiatische Mensch wird nämlich gespielt von Mickey Rooney. Unserem Bill. Der offensichtlich schon, ich habe Bill nicht gesehen, ich weiß nicht, wie Stereotyp das ist. Keine Ahnung. Aber da ist derselbe Autor ist, der bei Rain Man das ganz gut gemacht hat, gehe ich davon aus, dass es okay ist. Aber Mickey Rooney, der hier ist, der Stereotyp, einen Asiaten spielt, sollte 30 Jahre später Bill spielen. Ja. Ja. Und es ist auch tatsächlich, es ist nicht nur diese Rolle. Also es ist sehr viel diese Figur. Ja. Aber ich finde, Breakfast at Tiffany's gilt ja wirklich so als Klassiker. es ist gar nicht, es ist bei diesem Film gar nicht so sehr das Frauenbild und Männerbild und so, das aber natürlich auch, sondern auch einfach die ganze Art und Haltung zum Leben. Ich finde, der ist wirklich schlecht gealtert und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, wird er ein bisschen schlechter. Oh. Großer Klassiker. Ja, ja. Also ich kann dem Film immer noch sehr, sehr viel abgewinnen und wir haben ja auch darüber gesprochen. Ja. Okay, dann dein Platz 3. Mein Platz 3 ist Short Circuit, glaube ich, hieß der. Ne? Der Roboter? Unser Roboter. Nummer 5 lebt. Ganz, ganz toller Film, den wir auch besprochen haben über einen Roboter, der sich mit der wunderbaren Ally Sheedy einen Haushalt teilt zwischendurch und den aber Wissenschaftler wieder zurückhaben wollen. Und ja. Er fürchtet um sein Leben, der Roboter. Das ist eine ganz süße AI-Geschichte aus den 80ern, 1986. Und da gibt es aber eine sehr fragwürdige Darstellung eines Inders. Oh, ja. Der auch von einem weißen Schauspieler gespielt wird. Das ist so schrecklich. Ja. Und das tut sehr weh. Das tut richtig weh. Es tut wirklich richtig hart weh. Also, Hollywood ist voll davon. Ja, schlimm. Dieses Blackfacing oder Yellowfacing, was auch immer. Es gibt verschiedene Varianten davon. Oder eben Menschen mit Behinderungen, die nicht von Menschen mit Behinderung gespielt werden. Ja. Was wir auch in Rain Man haben, müssen wir mal so sagen. Ja. Darüber haben wir gar nicht so richtig geredet, ne? Müssen wir gleich noch machen, ja. Als Abschluss. Mein Platz 2, wo wir schon in den 80ern sind, die 80ern sind voll von diesen Dingern. Ja, genau. Every fucking 80s teen movie ever. Ich kann es nicht anders sagen. Und zwar, egal ob wir bei High Class sind, sowas ja. Wie Brad Pack, die Breakfast Club oder sowas. Ja, ja. Oder beim richtigen Low-End, sowas wie Revenge of the Nerds. Ja. Diese 80er-Jahre-Teenie-Filme sind voll mit Rape-Culture. Oh Gott. Und zwar, ja, und zwar in dem Sinne von, zum einen, dass die angehenden Rapists das Herz der Frau gewinnen, bis hin zum, haha, das ist ja funny, er hat sie vergewaltigt. Alles dabei. Richtig, richtig schlimm. 80er-Jahre-Teen-Filme. Wir haben über das Piano geredet. Mein neulich Herz zerbricht dabei. Das Piano. Ja. Darüber haben wir neulich erst geredet. Und da haben wir festgestellt, dass er schlecht gealtert ist. Dass er schlecht gealtert ist. Ich habe ihn deswegen nicht in die Liste genommen, weil wir gerade eben erst darüber gesprochen haben. Und stattdessen noch auf Platz 2 Grease gesetzt. Oh, ja. Wo wir Sandy haben, die sich halt komplett ändern muss, damit der Mann sie mag, ne? Was auch, wo man denkt, ah, ja, keine Botschaft, die man in einen Film packen möchte. Aber John Travolta trägt am Schluss auch einen Anzug. Also er ändert sich auch, also er will sich auch ändern. Ach, weiß nicht. Also das ist schon hart. Ja. Also ihre Transformation ist schon hart. Wie war das? Grease ist eine Todesfantasie und am Schluss fahren sie mit dem Auto. Sie fliegen mit dem Auto weg. Genau. Völlig absurd. Oh, ist das ein Film, den du mir mal gibst? Ist das ein Muss-man-sehen-Film? Ich habe die ganze Zeit jetzt eben genau, weil ich weiß, dass er echt schlecht gealtert sein muss, echt umschifft. Ich mag den. Ich mag das wirklich. Ja. Ich mochte ihn damals auch total. Die Songs sind halt geil. Ja, die Songs sind wirklich sehr geil. Naja, gut. Mein Platz 1 und auf Platz 1, weil er so jung ist und weil es diese krasse Diskrepanz gibt, das ist kein Film, sondern eine Serie. Mhm. Und warum haben wir das geguckt? Es war irgendeine Serie, die wir geguckt haben, vorbei und dann haben wir das ein bisschen geguckt und mein Kind war dabei und dann haben wir drüber geredet und festgestellt, wie schrecklich das ist. Und ich weiß vor, Türkisch für Anfänger. Aus dem Jahr 2006. Ja. Es ist keine 20 Jahre alt. Ja. Es ist eine deutsche Serie, eine Comedy-Serie mit einer Patchwork-Familie, wo die Tochter total fertig ist, gespielt von Josephine Preuß. Die ist total genervt davon, dass ihre Mutter einen Türken, einen Mann mit türkischem Migrationshintergrund heiratet und dessen muslimische Tochter und Macho-Sohn bei ihnen zu Hause einziehen. Und es fällt sehr oft. Das Wort paar scheiß Türken in diesem Film. Mm. Komplett unreflektiert von einer hippen jungen Dame, die eigentlich, wo man sich die ganze Zeit fragt, wo kommt dein fucking Rassismus her? Yeah. Und es ist wirklich schlimm und sind so viele Klischees zum Thema Migration, zum Thema Islam, zum Thema türkische Jungs. Ne, die muslimische Tochter hat einen Meckerwecker. Und solche Sachen. Es ist wirklich schlimm. Es ist richtig, richtig übel aus allen Winkeln. Und es war, wir saßen da und haben uns fremdgeschämt und haben das Ding dann verschämt irgendwann ausgemacht mit der Feststellung, warum haben wir das mal geguckt und witzig gefunden. Ja. Ach Mann. Das heißt, wir haben ich habe ja meinen Platz 1 schon genannt, Trüffelstück bei Tiffany's. Das heißt, wir haben eine gute Liste, was das betrifft. Ich fand auch es schwerer, eine Liste zu finden von gut gealterten Filmen, weil es schwerer ist, festzulegen, warum ist er denn gut gealtert? Was ist denn der Punkt? Was machen andere Filme in der Zeit denn falsch, was dieser Film richtig macht? Und Da geht es ja dann vielleicht auch um Special Effects zum Beispiel, das kann schlecht altern. Gesellschaftliche Sachen, wie behandeln wir unsere Frauen, können schlecht gealtert sein. Rape Culture, schlecht gealtert. Und was macht ein Film besser? Das fällt dann nicht so auf. Die schlechten Sachen fallen mehr auf. Definitiv, ja. Ja. Hast du denn 3 Punkte tatsächlich, die du auch verteidigen kannst? Ich habe den Easy Exit gewählt und habe 2 Special Effects drin. Ah, okay. Ja, das habe ich nämlich nicht. Obwohl, ich habe vielleicht 1 Special Effects drin, nämlich mal auf meinem Platz 3 Metropolis. Oh, interessant. Wow. Auf jeden Fall. I dig it. Also, nicht nur von der Geschichte her, irgendwie hochrelevant natürlich, wegen Class-Problems, obere Klasse, untere Klasse und so weiter. Aber der Aufbau, der beeindruckende Aufbau, den die da in den 20ern, 1927 gewählt haben und mit der eisernen Lady da, mit dem eisernen, wie heißt die, eiserne Jungfrau heißt sie nicht? Maria. Oder? Maria heißt sie, genau. Das ist so toll. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich lasse mich von heute da noch reinziehen. Der expressionistische Stummfilm, also ich denke jetzt gleich an Caligari zum Beispiel, hat den Vorteil, dass er so weit abstrahieren kann, genau. Dass das was Zeitloses hat. Ja, und es wird auch zeitlos, wenn man zum Beispiel, wenn man so in anderen Zeiten spielt, wenn man zum Beispiel in den 60ern meinetwegen das Mittelalter darstellt oder so, dann bist du auch nicht so groß in der Gefahr, schlecht zu altern, weil du ja eine andere Zeit wählst, die du darstellst. Ja. Wenn du dann allerdings zum Beispiel eben wieder das Piano hast und eher doch ein Sittengemälde der 90er bist als des 19. Jahrhunderts, ne? Dann ist das schwierig. Also kannst du auch besser oder schlechter. Und gerade Metropolis macht sich ja richtig schwer, weil wenn etwas schlecht altert, dann ist es Science Fiction, der 100 Jahre alt ist. Ja. Und Metropolis ist fucking 100 Jahre alt. Wahnsinn. Oh Mann, ja, über den müssen wir irgendwann mal reden. Wir haben eigentlich relativ wenige deutsche Stummfilme und es gab ja diese Ära, in der deutsche Stummfilm unfassbar gute Meisterwerke rausgebracht hat. Ja. Und wir haben irgendwann mal über Caligari geredet und vielleicht hatten wir mal noch einen zweiten, aber ansonsten ist das so ein bisschen Apple. Wir sollten die Dinger mehr rausziehen. Okay, machen wir. Mein Platz 3 ist Terminator 2. Wirklich gut gealterte Special Effects. Okay. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir reden über den Film. Es gibt, wir haben eine Terminator-Episode, wo wir über die ersten beiden Filme reden, weil die meiner Meinung nach, die sollte man sehen und dann kann man Schluss machen mit Terminator. Aber ist das mit dem Liquid-Dingens, das da hochkommt wieder? Das war so das, was an der Grenze war. Es war an der Grenze. Natürlich. Es ist von 1991, 92. Ja, aber ich finde, der kann immer noch bestehen. Es ist immer noch stark genug. Da muss ich an König der Löwen denken, weil die ja die eine CGI-Szene drin haben, die man überhaupt nicht als CGI wahrnimmt, weil es einfach nur darum geht, dass man Tausende von Gnus darstellt. Ja. Und die mussten halt am Computer erstellt werden, weil ein Zeichner hätte sich die Finger wund gemalt dafür. Und das haben die echt gut hingekriegt, ohne dass man auch nur auf die Idee kommt, dass da irgendein Computer dran beteiligt war. Ja. Sehr, sehr gut. Naja, mein Platz 2 ist Jurassic Park. Wahrscheinlich hast du den auch drin. Mein Platz 2. Ah, ja. Wir haben da oft drüber geredet, immer mal wieder am Rande, weil wir denken, wie macht man das? Wie schafft man es, so computeranimierte Sachen gut zu verstecken? Vor allem in einer Zeit von Jurassic Park, wo man noch nicht so weit war mit der CGI. Ne? Und der Trick ist es einfach, ganz viel drumherum zu bauen und einfach viel Mechatronics zu nehmen und viel Puppen und ähnliches und einfach zu sagen, okay, wir zeigen Dinosaurier und 20% davon oder 30% davon sind am Computer und den Rest machen wir irgendwie nochmal anders. Ja, genau. Möglichst viel Haptisches mit reinnehmen. Ja. Mein Platz 1 ist Roger Rabbit. Oh ja, der ist tricktechnisch gut gealtert. Who Framed Roger Rabbit ist krass, so wahnsinnig gut immer. Ja, absolut. Es ist ganz beeindruckend. Oscar-Gewinner auch in unserer 61. Oscar-Party für irgendwas audiovisuelle Effekte oder so. Ich glaube, er gewinnt dadurch über die Zeit immer noch, weil er nicht versucht, eine neue Technik, also neue Technik auch, aber vor allem Greenscreen und eben die alte Zeichentricktechnik verheiratet und das sehr, sehr gut macht. Ja. In seinen beiden Bereichen hat er genug Erfahrung und die Schnittstelle davon, die muss es irgendwie zusammenbringen, hat es aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dabei immer diese Nostalgieebene, dass sie halt wirklich den Stil aus dieser klassischen Barbara Looney Tunes Ära haben. Ja. Das ist wirklich toll. Toller Film. Oh, den müssen wir auch mal besprechen. Krass, dass wir den noch nicht hatten. Einer meiner Lieblings-Action-Fantasy-Blockbuster Spaß, Popcorn-Kino. Ich hätte fast gedacht, wir haben den schon, aber du hast recht, wir haben den noch gar nicht. Wir haben den noch nicht gemacht. Krass. Ja, das kommt, das kommt. Mein Platz 1, Angst essen Seele auf. Ich habe was gefunden mit gesellschaftlicher Relevanz. Stimmt. Und wir haben auch lange drüber geredet und du warst eigentlich, der nochmal gesagt hat, ja, das deswegen hat es die Relevanz, nämlich wegen diesem einen Satz von dem Arzt. Das kommt immer wieder. Ja, genau. Und gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir leben, ja, es kommt immer wieder. Also nur um zur Erklärung, ne? Nicht jeder, also ich glaube, dass ihr Roger Rabbit gesehen habt, aber ich glaube nicht, dass ihr Angst essen Seele gesehen habt. Ein krasser Film von Rainer Fassbinder, der ein schwieriger Mensch war, der auch viele Filme gemacht hat, wo ich sagen würde, nee, muss ich mir nicht anschauen. Aber der Film ist wirklich gut gealtert und er hat das sehr gut hingekriegt und da geht es um Rassismus und die ganzen Probleme der 70er Jahre. 1974. 74, super krass, vielleicht ein bisschen arg überzeichnet teilweise, weil wirklich jeder rassistisch ist in diesem Teil. Auf dem Spektrum von richtig schlimm zu, naja, schon auch schlimm. Aber sehr gut gemacht, wirklich sehr gut gemacht. Und am Ende sagt der Arzt durch die Blume, Alter, wir müssen uns um Rassismus immer wieder neu kümmern. Wir können nicht sagen, okay, jetzt haben wir Rassismus geheilt. Das funktioniert nicht. Das ist immer wieder eine Aufgabe. Ja, toller Film. Ja. Wir sprechen darüber. Ich glaube, in diesem Jahr sogar. Es ist einer der ersten Episoden in diesem Jahr. Ah, okay. Jetzt müssen wir noch klären, welches dieses Jahr ist. 2025. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es 2025. Auch ganz wichtig, weil wir ja gesagt haben, in 10 Jahren, vielleicht, liebes Publikum aus dem Jahr 2035, seht es uns nach. Wir sind ungebildete Menschen aus den 20ern. Wir haben noch ganz viel zu lernen. Ganz viel. Wir arbeiten dran. Ja. Und damit zurück zum Film. Das war unsere Top 3. Ja, wie ist das, ne? Behinderte. Behinderte werden gespielt von Nichtbehinderten. Ah, es ist so schwierig. Es ist so problematisch. Also das eine ist, ich bin ja Schauspieler. Ich wurde tatsächlich angefragt für Rollen, die gehörlos waren. Weil ich in meiner Vita stehen habe, ich kann ein bisschen Gebärdensprache. Ich habe abgesagt. Das ist krass. Natürlich habe ich abgesagt. Ja. Alter, ich als full-abled Schauspieler kann jede mögliche Rolle spielen. Vielleicht sind mir ein paar Sachen verwehrt, weil ich nicht das richtige Alter habe und nicht die richtige Größe und nicht das richtige Aussehen. Was soll's? Gehörlose Schauspieler können in unserer Gesellschaft bisher, so wie wir gerade gestrickt sind, nur gehörlose Rollen spielen. Ja. Wie viele gehörlose Rollen gibt's im deutschen Fernsehen? Ja. Huch, du bist arbeitslos? Wie kommt das denn? Ja. Also, wieso soll ich denen noch den Job wegnehmen? Was soll denn das? Ja. Das gibt's ja nicht. Und dann wird man immer wieder gefragt und dann hat mich auch eine Casterin mal richtig von ihrer Liste gestrichen, dass ich als Schauspieler bei ihr nicht mehr anfragen soll, weil was fällt mir ein, eine Rolle abzusagen? Ja. Das ist so krass, ja. Alter. Ganz großes Problem in der Filmwelt. Mit allen guten, mit den besten Absichten dreht Hollywood, vor allem Hollywood, aber auch Deutschland, große Dramen um Menschen mit Behinderung, um Menschen, die irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen. Aber wer diese Filme macht, das sind die, die nicht am Rande stehen. Ja, genau. Und wer das Geld verdient, sind die, die nicht am Rande stehen und so weiter. Und es wird gemacht, um auf die Tränendrüse zu drücken, aber das ist nicht Inklusion. Ja. Und mittlerweile, wir haben auch mal vor ein paar Jahren hier im Podcast über dieses Amazon Policy gesprochen. Ja, genau. Diese Inclusion Policy, die ja heftig angefeindet wurde, wo gesagt wurde, dass Amazon sich darum bemühen will, dass mehr marginalisierte Gruppen, dass die mehr Aufmerksamkeit kriegen, dass die mehr Rollen kriegen, dass die mehr an Filmen beteiligt sind, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und das ist richtig so. Ja. Wenn du dich wirklich mit Themen auseinandersetzt, natürlich lässt du dann auch die Transperson spielen. Ja, ja. Und im besten Fall auch die Transperson schreiben. Ja, genau, weil du nämlich auch unter Umständen eine Kultur mit reinbringst. Und das ist, was anderes ist Kultur, ne? Also da habe ich mir auch für diesen Film aufgeschrieben, um mal den Kulturbegriff nochmal zu überlegen und zu überdenken. Wir reden viel über Kulturen, wenn wir über Indien, westliche Kultur, vielleicht noch afrikanische Kultur oder so reden. Das sind alles Kulturbegriffe, die wir annehmen, weil wir wissen, okay, das ist unser Sprachgebrauch. Aber reden wir über Kultur von gehörlosen Menschen? Die haben eine eigene Kultur. Das ist eine eigene Kultur. Ja. Weil das auch eine eigene, das anders heranwächst. Als Sprache, als Kommunikation untereinander. Wie verhandelt man Sachen miteinander? Nichts anderes ist Kultur. Ja. Und ganz stark auch über Kommunikation. Und das ist bei Gehörlosen so. Und ich kann mir vorstellen, dass wir den Kulturbegriff auch auf Menschen auf dem Autismus-Spektrum anwenden könnten. Ja. Dass wir sagen könnten, das ist halt eine eigene Kultur und die müssen man, da muss man diese Maßstäbe auch ansetzen können, die man ganz normal anderen Kulturen als Kultur zugesteht. Naja, vor allem auch mit eigenem, nochmal mit vielleicht mit anders gearteten Interessen und das. Ja. Ich kann mir, wie gesagt, wir haben gesagt, wenn du einen Autisten kennst, kennst du einen Autisten. Ja. Wenn du einen Deutschen kennst, kennst du einen Deutschen und so weiter. Genau. Aber es wäre total spannend, auch mal einen Autisten einfach einen Film schreiben zu lassen und zu schauen, wie auch immer dieser Mensch dann tickt, was er vielleicht für Ideen reinbringt, die einfach in Hollywood oder in der Filmindustrie generell jetzt nicht so viel Platz haben. Weil was wir wissen ist, dass durch die Einseitigkeit in der Personalpolitik ist die Art, wie Hollywood Geschichten erzählt, auch sehr einseitig. Absolut. Kommt ja nicht von irgendwoher, dass wir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Filme haben mit weißen, heterosexuellen Männern in der Hauptrolle. Ja. Dass wir sehr viele Geschichten haben, wo Männer sich selbst finden und Frauen die Werkzeuge sind, die dabei helfen. Mhm. Weil diese Filme einfach von Männern geschrieben werden, die auf der Suche nach sich selbst sind oder waren. Ja. Aber hey, Leute, also zumindest 50% der Menschheit sind weiblich. Ja, genau. Da können wir schon mal anfangen. Ja. Das ist keine große Hürde. Wir müssen ja gar nicht zu den 3% Autisten gehen. Wir können ja da anfangen. Aber natürlich, es gibt so viele Gruppen an Menschen, die anders sind. Ja. Es gibt mehr Menschen, die anders sind, als Menschen, die so sind. Richtig, genau. Und das ein bisschen mehr zu berücksichtigen, auch in der Personalpolitik, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Auch ganz banal, nicht mal, lass die ganze Moralscheiße zur Seite. Ja. Einfach aus qualitativen Gründen, weil es das Kino bereichert und ein bisschen abwechslungsreicher macht. Ja. That's all. Genau. Und weil wenn wir eine Repräsentation zeigen wollen, die Repräsentation bitte auch leben sollen. Wenn wir einen Film haben wie Rain Man, da geht es um Repräsentation einer ganz bestimmten Menschengruppe. Ja. Auch wenn die sehr breit in einem Spektrum verteilt ist, ist das eine Repräsentation. Und wenn du die Repräsentation dann nicht lebst, sondern sagst, wir als full-abled Leute, die weiße heteronormative Gruppe, darauf blicken, dann kann das nur ein Teil des Bildes sein. Insofern genießt auch diese Podcast-Episode mit einer gewissen Prise Salz, weil wir sind two heteronormative Dudes, die genau über dieses Thema reden und das ist auch ein bisschen tragisch. Ja, natürlich. Ja. Aber also, da denke ich übrigens oft drüber nach, aber wir sollten nicht aufhören, über Filme zu reden, nur weil wir nicht die, aber Wenn ihr wissen wollt, welchen Film diese two heteronormative Dudes nächste Woche besprechen, ich darf nämlich diesmal einen Vorschlag machen, habe auch schon eine Idee, oh Gott. Dann bleibt noch kurz dran, ansonsten, ey, Johannes, vielen Dank, dass du mir den Film gegeben hast. Flo, vielen Dank, dass du ihn geguckt hast und ich bin so froh, dass dieser Film nicht meine Kindheit zerstört hat, sondern dass er wirklich noch einiges zu bieten hat. Bei all der Aufregung haben wir komplett das Fazit vergessen, aber ist ein Muss-man-sehen-Film, oder? Absolut, ist ein absolut, muss man sehen. Ist ein Hollywood-Klassiker mit all dem, was so ein Hollywood-Klassiker mit sich bringt. Er ist emotional höchst effizient. Ja. Er ist dafür, für das, was ich erwartet habe, ist er moralisch ziemlich integer und er ist echt gut inszeniert, gut gespielt. Ist ein starkes Drama, guter Road-Movie. Ja. Deutlich mehr, als man bei vielen anderen Hollywood-Filmen aus der Zeit zu sehen kriegt. Mit all seinen Problemen, die wir jetzt besprochen haben, aber trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr wissen wollt, was von mir nächste Woche kommt, bleibt noch dran. Ansonsten euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Wir freuen uns und bis dahin. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Schreibt uns. Und gebt uns Empfehlungen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Was gibt's denn? Wir sind noch nicht durch mit dem richtig harten intellektuellen Ballast. Was? Okay. Und fette Keule jetzt im Titel allein schon. Aha. Latein und historische Referenz. Was? Überleg. Ich dachte jetzt an Monty Python, aber... Papa and the Portas. Oh, du guckst, gibst mir Papa and the Portas. Ich geb dir Papa and the Portas. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Um ganz tief in die Befindlichkeit des deutschen Bildungsbürgertums hinabzusteigen. Ach, wie schön. Ich will endlich über Loriot reden. Oh. Also Leute, guckt euch aus den 90ern den Film Papa and the Portas von Loriot an. Meiner Meinung nach einer der besten deutschen Komödien ever. Das kann sein, Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Schön. Ciao. Bis dahin. Ciao.